Winston Churchill, der späte Held. Eine Biografie von Thomas Kielinger. Erschienen im CH Beck Verlag. Gelesen von Gerd Heidenreich. Eine Produktion von Bonvoice Hörbuch Verlag. Du musst steigen oder sinken. Du musst herrschen und gewinnen oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren. Amboss oder Hammer sein. Johann Wolfgang von Goethe, Kopftisches Lied. Auf Messers Schneide, Mai 1940. Um 7.30 Uhr am 15. Mai 1940 klingelt im Schlafzimmer des britischen Premierministers Winston Churchill das Telefon. Ungewöhnlich früh für einen Mann, der bis in die Nacht hinein zu arbeiten pflegt und gern spät aufsteht. Es ist der französische Ministerpräsident Paul Renault, der ihn aus der Morgenruhe scheucht mit einem SOS. Wir haben die Schlacht verloren. Unsere Armee löst sich auf. Die Schlacht ist verloren. Der Franzose steht noch unter Schock. Er wiederholt sich, spricht wie gestammelt, denn kurz zuvor hat ihm Außenminister Daladier mitgeteilt, was dieser von der Generalität erfuhr. Es ist aus, vorbei. Gegen die nach Frankreich hereinströmenden feindlichen Heere gibt es keinen Widerstand mehr. Nun, die Franzosen mochten sich geschlagen geben, ein Churchill nicht. Es ist einfach lachhaft zu glauben, Frankreich könne von 120 deutschen Panzern erobert werden, grollt er durch den Rauch seiner Zigarre, die nicht fehlen darf, wenn er nach dem Frühstück im Bett seine Berater ins Schlafzimmer bittet und hoch gegen seine Kissen aufgerichtet die Geschäfte dirigiert. Der deutsche Angriff war am 10. Mai, dem Tag von Churchills Amtsübernahme als Premierminister, losgebrochen. Ein ominöses Zusammentreffen. Der Blitzkrieg, wie man diese Phase des Krieges im Westen bald nennen würde, rollte an. Offenbar war Churchill über die prekäre Lage der Truppen des mit England verbündeten Frankreich nicht eingeweiht und auch nicht über den Niedergang der französischen Kampfmoral. Das sollte er in seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges, deren 6 Bände 1948 zu erscheinen begannen, anprangern. Warum war die Regierung seiner Majestät nicht ins Bild gesetzt? Warum nicht genauer informiert worden? Zu Frankreich unterhielt Churchill schon immer ein romantisch-sentimentales Verhältnis. Die französische Infanterie wird die Rechte und Freiheiten Europas treu bewachen, hatte er 1907 geschwärmt, nach einem ersten Besuch bei französischen Manövern. London und Paris waren seit 1904 durch eine Entente cordiale verbunden. In Frankreich sah Churchill neben England ein Urmeter der Zivilisation aufbewahrt. Noch im September 1938 lesen wir in einem seiner Artikel für den Daily Telegraph, nach dem Besuch des britischen Königspaares in Paris: Ist es nicht wunderbar, die Ruhe eines Volkes zu beobachten, wo die Nation die Armee ist? Und die Menschen ihre Regierung in Besitz haben. Kein Sprengstoff ist so stark wie die Seele eines freien Volkes. Das klingt wie die Projektion des eigenen Nationalcharakters auf eine befreundete, bewunderte Nation. Nur ungern wollte sich Churchill im Mai 1940 bequemen, den Zusammenbruch der französischen Kampfbereitschaft zur Kenntnis zu nehmen. Stattdessen beschloss er, sich trotz der deprimierenden Nachrichten aus Paris dem drohenden französischen Kollaps entgegenzustemmen. 5-mal wird er zwischen dem 16. Mai und dem 13. Juni 1940 in dieser Mission nach Frankreich fliegen. Schon bei seinem ersten Besuch im Quai d'Orsay, dem französischen Außenministerium, fällt ihm die absolute Niedergeschlagenheit in jedem Gesicht auf. Am 11. Juni empfängt ihn auf einem Flugfeld südlich von Paris ein französischer Militär mit finsterer Miene. »Ich trug die lächelnde Sicherheit und den zuversichtlichen Ausdruck zur Schau, die als angemessen gelten, wenn die Dinge sehr schlecht stehen«, erinnert sich Churchill später, nicht ohne Ironie. Aber die Begrüßungsordonnanz hat dafür keine Antenne. Oder durchschaut der Mann die freundliche Maske des Briten? Beim letzten Mal, 2 Tage später, landet der Premier in Tours, wohin die französische Regierung vor der deutschen Wehrmacht zurückgewichen ist. Einen Tag danach, am 14. Juni 1940, wird Paris besetzt. Bei allem Ringen um den Willen Frankreichs weiterzukämpfen, muss sich Churchill auf die Zeit einstellen, wenn eine gewisse Eventualität, wie der britische Generalstab den möglichen Zusammenbruch Frankreichs umschreibt, eintreten würde. Was dann? Was dann mit England, das einem von Nazi-Deutschland eroberten Europa vorgelagert wäre? Ein Szenario, das nicht nur nach Vorausschau, sondern vor allem nach Voraushandeln ruft, nach Verankerung des Schicksals der Insel an einem Ort möglicher Hilfe. Und der lag in Amerika, Churchills zweiter Heimat. Seine Mutter Jenny, eine geborene Jerome, war Amerikanerin. Seit Beginn des Krieges im September 1939 standen der Präsident der USA, Franklin Delano Roosevelt, FDR, und Churchill, der neue Marineminister in der Regierung Neville Chamberlains, in Briefkontakt. Von FDR am 11. September, My Dear Churchill, initiiert. Der Präsident war selbst einst Staatssekretär im amerikanischen Marineministerium gewesen, das verband. Aus diesen tastenden Kontakten erwuchs im Laufe der Kriegsjahre eine gewaltige Korrespondenz von über 1700 Briefen, Telegrammen und anderen Botschaften. 700 von Roosevelts, über 1000 von Churchills Seite. Das Barometer einer einzigartigen Partnerschaft, durchmischt mit immer stärker hervortretenden Anzeichen einer politischen Konkurrenz, wie wir noch sehen werden. Der eher lockere Austausch aus der Anfangsphase des Krieges ändert sich mit Churchills Ankunft in der Downing Street. Die französische Kalamität bringt Dringlichkeit in die Korrespondenz. Dem Amerikaner soll reiner Wein eingeschenkt werden über die Lage. Eine Aufforderung an den Partner, die isolationistische Stimmung in den USA zu überwinden, ziehe doch auch für Amerika und seine Weltgeltung große Gefahr herauf. Es geht Churchill um nichts Geringeres als darum, in Amerika einen neuen Verbündeten zu finden und diesen für die schweren Tage zu verpflichten, die er auf sich und England zukommen sieht. Unter dem Eindruck des Telefonats mit Renault schreibt Churchill noch am gleichen Abend an Roosevelt. Wie Sie zweifellos bemerkt haben, hat sich die Szene rasch verdüstert. Wir müssen damit rechnen, dass Mussolini eilen wird, sich an der Plünderung der Zivilisation zu beteiligen. Italien trat am 10. Juni an der Seite Nazi-Deutschlands in den Krieg ein. Wir selbst rechnen damit, in naher Zukunft aus der Luft und mit Fallschirmtruppen angegriffen zu werden. Darauf bereiten wir uns vor. Wenn nötig, werden wir den Krieg allein fortsetzen. Das schreckt uns nicht. Aber Sie, Herr Präsident, sind sich gewiss darüber im Klaren, dass Stimme und Kraft der Vereinigten Staaten vielleicht nichts mehr zählen, wenn beide allzu lange zurückgehalten werden. Vielleicht sehen Sie sich schon morgen einem völlig unterworfenen, nazifizierten Europa gegenüber. Alles, worum ich Sie bitte, ist daher, dass Sie sich offiziell als nicht kriegführend erklären. Was bedeuten würde, dass Sie uns mit allem helfen könnten, bis auf den tatsächlichen Eintritt in den Krieg. Unter dem Kriegsmaterial, um das Churchill bittet, sind auch 40 oder 50 Ihrer älteren Zerstörer. Ein Verbündeter ist dabei, verloren zu gehen. Ein anderer soll den frei werdenden Platz einnehmen, um England vor dem Untergang zu bewahren. Auch der britische Generalstab hatte in einer geheimen Studie festgehalten, die Insel könne den Kampf zwar ohne Frankreich fortsetzen, aber nicht ohne die Vereinigten Staaten. Die Stabschefs nahmen aber an, dass die USA bereitwillig volle wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung gewähren würden, ohne welche wir den Krieg nicht mit Aussicht auf Erfolg glauben führen zu können. Konnten sie so sicher sein? Roosevelt hatte, was Churchill nicht wusste, von verschiedenen Beratern längst erfahren, was in Europa auf dem Spiel stand. Einer davon, ein antibritischer Einflüsterer, war der damalige US-Botschafter in London, Joseph P. Kennedy, der Vater des späteren Präsidenten. Ein neureicher Millionär mit vulgären Zügen in Charakter und Denken, wie John Lukács ihn in seiner bedeutenden Studie »Fünf Tage in London« nennt, hatte Kennedy im März 1940 seinem Amtskollegen William C. Bullitt Jr. in Paris anvertraut, seiner Meinung nach werde Deutschland den Krieg gewinnen und Großbritannien zur Hölle gehen. Die Aussicht schreckte ihn nicht. Hielt der Nazi-Freund doch Churchills scharfe Ablehnung des Hitler-Regimes für einen schweren Fehler. Der Hauptgegner sei und bleibe der Kommunismus. Kennedy agierte als gläubiger Defätist. Was selbst ehemalige britische Befürworter der Appeasement-Politik gegenüber Hitler als unerträglich empfanden. Er sah überall auf der Insel nur Verzagtheit. Eine Einschätzung, die 1940 der Wahrheit nicht einmal gänzlich widersprach. Am Sonntag, den 19. Mai, hörte Churchills Gattin Clementine von dem Geistlichen in der Kirche St. Martin in the Fields am Trafalgar Square eine derart pazifistische Rede, dass sie aufgestanden sei und die Kirche verlassen habe, wie John Colville, Churchills stellvertretender Privatsekretär, in seinem Tagebuch notierte. »Du hättest laut Schande rufen sollen«, bemerkte Winston, »das Haus Gottes mit Lügen zu entweihen.« Colville, ursprünglich in seiner Einstellung zu Churchill eher kritisch, kommentierte, »es ist erfrischend für einen Mann zu arbeiten, der sich auch von der größten Gefahr, die sein Land bedroht, nicht unterkriegen lässt.« Die Überzeugung, dass England auf verlorenem Posten stehe, bewog Kennedy zu versuchen, Roosevelt von der Nähe zu London abzudrängen und der antibritischen Neigung unter den amerikanischen Isolationisten weiter Nahrung zu geben. Schon im November 1939 hatte er den Präsidenten gewarnt, wir sollten keinen Fehler begehen. In Großbritannien gibt es einen starken unterschwelligen Hang zum Frieden. Im Dezember war er mit Roosevelt zusammengetroffen und hatte ihm berichtet, wie unbeliebt Churchill in Chamberlains Kabinett sei. Skrupellos und hinterhältig. Ein Mann, der die USA am liebsten in den Krieg verwickeln würde. Auch damit hatte Kennedy nicht ganz Unrecht, obwohl seine Beschreibung von Churchill grob übertrieben war. Im Übrigen pflege der neue Marineminister, so giftete der Botschafter, besondere Kontakte zu gewissen einflussreichen jüdischen Persönlichkeiten. Als im Februar 1940 der britische Geheimdienst ein Telegramm Kennedys aus Washington an seine Mission in London abfing, worin der Botschafter um pazifistische Literatur aus England bat, verfasste der damalige Staatssekretär im Foreign Office, Robert Vansittart, eine empörte Aktennotiz. Mr. Kennedy ist ein unerträglicher Lügner und Defätist. Auch für Roosevelt wurde dieser Nazi-Freund und Churchill-Verächter mehr und mehr zu einer Hypothek. Im November 1940, nach nur 2 Jahren, berief er ihn von seinem Londoner Posten ab. Roosevelts Antwort vom 16. Mai auf Churchills aufrüttelnde Botschaft vom Tag zuvor beruhigt diesen nicht, sie ist ihm zu hinhaltend, vor allem in der Frage der Zerstörer, mit denen der Präsident zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor den Kongress gehen zu können glaubt. Was nützt dem Wartenden in London das »The best of luck to you« am Ende des Briefes? Seiner Enttäuschung macht er in einem frustrierten Ausbruch Luft. »Ich werde die Vereinigten Staaten hineinziehen. I shall drag the United States in«, äußert er mit großer Intensität gegenüber Randolph, seinem ältesten Sohn, wie dieser später berichtet. Churchill läuft die Zeit davon. Und so entschließt er sich, FDR noch einmal wachzurütteln. Mit einem Schreiben, das er zunächst wegen der Dramatik des Inhalts nicht hat abschicken wollen, dann aber doch, allen Bedenken zum Trotz, am 20. Mai auf den Weg bringt. Wenn Mitglieder der jetzigen Regierung verschwinden und andere auftreten sollten, um unter Trümmern zu verhandeln, so dürfen sie die Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass als einziger Aktivposten bei Verhandlungen mit Deutschland die Flotte übrig wäre. Wenn die Vereinigten Staaten unser Land seinem Schicksal überlassen sollten, so hätte doch kein Mensch das Recht, den dann Verantwortlichen in Großbritannien einen Vorwurf daraus zu machen, wenn sie versuchen würden, für die überlebenden Bewohner die bestmöglichen Bedingungen herauszuschlagen. Verzeihen Sie, Herr Präsident, dass ich diesen Albtraum so rückhaltlos ausmale. Ich kann selbstverständlich nicht für meine Nachfolger bürgen, die sich vielleicht in äußerster Verzweiflung und Hilflosigkeit dem deutschen Willen fügen müssten. Der Hinweis auf die britische Flotte war geschickt. Es war eine für Amerika und seine Sicherheit entscheidende Frage, in welche Hände die Royal Navy im Falle einer englischen Niederlage übergehen würde. Ende Mai 1940 spitzt sich die Lage für Churchill, den Kriegsherrn, weiter zu. Jetzt hätte auch Roosevelt, der ohnehin bis zum 11. Juni schweigen wird, nicht mehr helfen können. Eine Schicksalsstunde, in der sich die Frage, ob man mit den Deutschen verhandeln soll, mehr als je aufdrängt. Nicht nur ist Frankreich dabei, aus der Allianz auszuscheren, auch das britische Expeditionsheer, fast eine 250.000 Mann stark, gerät mehr und mehr in die Zone der Ausweglosigkeit. Unter den Kanalhäfen ist Boulogne bereits gefallen. Calais wird belagert und am 24. Mai geräumt. Es bleibt Dünkirchen. Und nur 24 Kilometer davon entfernt stehen die Spitzen der Heeresgruppe A unter dem Oberbefehl Generals von Rundstedt. Da ordnet Hitler am 24. Mai das berühmte Halt des weiteren Vormarsches an, beziehungsweise bekräftigt das Einhalten, das Rundstedt bereits für diesen Tag befohlen hat. Die Panzerkräfte, erschöpft und dezimiert nach den Wochen des rapiden Vormarsches, sollen eine Verschnaufpause erhalten. Bis zum 26. Mai. Dann will Göring den Rest der alliierten Truppen aus der Luft schachmatt bombardieren. Dieser Haltbefehl Hitlers bereitete das Wunder von Dünkirchen vor. Die Evakuierung von 224.301 britischen und 111.172 französischen Soldaten von den Stränden Nordfrankreichs bis zum 4. Juni. Doch Ian Kershaw zählt in seinem einschlägigen Buch Wendepunkte, Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg nicht Dünkirchen zu diesen Wendepunkten. Wie Lukács und viele andere Historiker schaut er vielmehr auf den Churchill jener Tage und dessen dramatischen Kampf um Konsens im eigenen Kabinett, allen Vorschlägen zu widerstehen, mit Hitler einen Verhandlungsfrieden auszuloten. Dieser Kampf war der Wendepunkt und sollte mitkriegsentscheidend werden. Entscheidend wurde er aber auch für Churchills Bild in der Geschichte. Der Mann, den man vor 1939 gerne als einen Egomanen und Karrieristen einstufte, einen Hasardeur geradezu, unleugbar brillant, aber höchst unzuverlässig, gescheitert an sich selbst, mit einer Liebe zu überzogener Rhetorik und einer überholten Vorstellung von Englands Größe, dieser Mann fand sich plötzlich auf den Sockel des Erretters gehoben. Ein Außenseiter, unbeirrt wieder den Strom schwimmend. Das werden nun die Attribute, mit denen er den Widerstandsgeist der Nation wachzurufen versteht. Das engere Kriegskabinett, mit ihm zusammen gerade einmal 5 Köpfe, wird zum ersten Testfall für diese Überredungskunst, die auch eine Form von Überwältigung ist durch die unwiderstehliche Vitalität der Persönlichkeit, die dahinter steht. Aber zunächst agiert Churchill vorsichtig. Mit dem todkranken Neville Chamberlain als seinem Stellvertreter und Viscount Halifax als Außenminister hat er, taktisch klug, 2 Galionsfiguren der Appeasement-Ära in sein Kriegskabinett gezogen, die beide weiterhin auf großen Rückhalt unter den konservativen Unterhausabgeordneten rechnen dürfen, den er, der Premier, zu diesem Zeitpunkt noch nicht hat. Zu tief sitzt in der Partei das Misstrauen gegen den Abenteurer, den man nach Chamberlains Erklärung seiner Rücktrittsbereitschaft am 9. Mai eigentlich nicht als Premierminister haben wollte. Halifax sollte es sein, The Holy Fox, wie man ihn gerne nennt, wegen einer gewissen Frömmelei und seiner Liebe zur Fuchsjagd. Eher noch als die Konservativen stehen die Labour-Männer im Kriegskabinett, Clement Attlee und Arthur Greenwood auf Churchills Seite, wie auch der Führer der Liberalen, Sir Archibald Sinclair, den der Regierungschef gelegentlich in die sich aufheizenden Diskussionen einbezieht. Ein sprechendes Bild der Vorbehalte im Regierungsviertel gegenüber dem neuen Mann in der Downing Street vermittelt uns John Colville in einem Tagebucheintrag vom 10. Mai, dem Tag von Churchills Ernennung zum Premier. »Er mag zwar zugegebenermaßen der Mann mit Energie und Tatkraft sein«, schreibt Colville, den Churchill als beamteten Privatsekretär von Chamberlain übernommen hat, und er mag auch in der Lage sein, unsere ächzende Kriegsmaschinerie wieder in Schwung zu bringen. Aber ein gefährliches Risiko bleibt er doch. Jedermann ist verzweifelt über die Aussichten, die sich eröffnen. 19.15 Uhr am selben Tag. Reb Butler im Außenministerium meinte, die gute alte Tradition in der englischen Politik sei zugunsten des größten politischen Abenteurers der Neuzeit aufgegeben worden. Man habe sich feige einem amerikanischen Mischling übergeben, dessen Hauptanhänger ebenso untauglich und schwatzhaft seien wie er selbst. Lord Halifax sekundierte, wie sein Biograf Andrew Roberts berichtet, bald werden die Gangster alles unter Kontrolle haben. Starker Tobak. Von Colville und seinem Tagebuch wird in unserer Erzählung noch oft die Rede sein. Vermehrt um das Chaos, das bald an den Kanalhäfen ausbricht, wachsen die Zweifel an Churchills Führungskraft. Jedenfalls gelangt Halifax zu der Erkenntnis, dass es an der Zeit sei, zur Rettung Englands Erkundigungen über Hitlers Friedensbereitschaft einzuziehen. Hatte der Diktator nicht bereits am 6. Oktober 1939 im Reichstag verkündet, er habe sich immer für eine deutsch-englische Verständigung eingesetzt? Was, wenn die zu annehmbaren Bedingungen zu haben wäre? Das hätte auch den Franzosen geholfen, die längst in Verhandlungen mit Berlin die letzte Rettung aus ihrer ausweglosen Lage sahen. Ministerpräsident Renault drängte in diese Richtung. Aber die Übereinkunft im britisch-französischen Kriegsrat vom März 1940 untersagte jedem der beiden Verbündeten, ohne Einwilligung des anderen, Kontakte in der Frage eines möglichen Waffenstillstands aufzunehmen. An Churchill ging also kein Weg vorbei. Ihm wollte Halifax die Augen für eine andere Sicht als das absolute Nein öffnen. Der Außenminister vertrat das klassische Prinzip der britischen Diplomatie, reasonable zu sein, vernünftig. Und Erkundigungen über Hitlers Einstellungen einzuholen, entspreche doch genau diesem Postulat der Vernunft. Was aber vernünftig ist, soll man nicht unversucht lassen. Das wäre töricht, so sagte er sich, treu der britischen Tradition von Common Sense und Pragmatismus. Halifax war kein Opportunist, kein Appeaser im Sinne einer Kapitulation. Er wollte Churchill in Englands äußerst prekärer Lage einfach zügeln in dessen Haltung des feuerspeienden Hitlergegners. Anders als Churchill hatte er auch nie sehr viel von der französischen Armee gehalten. Seinem Tagebuch, wer schrieb in diesen Jahren nicht alles Tagebuch, vertraute er an, wir mussten der Tatsache ins Auge sehen, dass nicht mehr die Niederringung Deutschlands zur Debatte stand, sondern die Absicherung unserer Unabhängigkeit. Wir sollten selbstverständlich bereit sein, alle Vorschläge zu prüfen, die diesem Ziel dienen. Am Morgen des 25. Mai traf sich Lord Halifax mit dem italienischen Botschafter in London, Giuseppe Bastianini, um gemeinsam mit ihm die Möglichkeit einer Vermittlung durch Mussolini auszuloten. Der Duce hatte schließlich bereits früher, im September 1938 in München, beim Zustandekommen eines Abkommens zwischen Paris, London und Berlin Pate gestanden. Das hatte zwar in einer schrecklichen Desillusionierung geendet, als Hitler am 15. März 1939 in Prag einmarschierte, unter Bruch der Vereinbarungen von München, aber das war nicht italienische Schuld gewesen. Vielleicht, so dachte Halifax, könnte man Mussolini mit der Verlockung italienischer Gewinne im Mittelmeer für eine neue Vermittlungsrolle gewinnen, diesmal für eine größere Friedensordnung, mit ihm und Hitler als den Baumeistern. Halifax und Bastianini verabredeten sich für den nächsten Tag erneut. An diesem 26. Mai aber, einem Sonntag, sollte sich das Drama zwischen Churchill und Halifax in drei Sitzungen des Kriegsrats crescendohaft zuspitzen. Renault war nach London gekommen, um den dringenden französischen Wunsch nach Kontakten mit Mussolini zu bekräftigen. Halifax berichtete über seine Gespräche mit Bastianini. Beim zweiten Treffen des Kriegskabinetts, am frühen Nachmittag nach einem Essen mit Renault, zeigte Churchill sich zunächst von einer, wie Halifax es genannt hätte, vernünftigen Seite. Ein kategorisches Nein zu Verhandlungen schien ihm offenbar noch nicht ratsam. Vielmehr, so belegen es die Protokolle jener Tage, sei er dankbar für Angebote, die uns aus unseren gegenwärtigen Schwierigkeiten heraushelfen, selbst wenn es uns einige unserer Territorien kosten würde. Territorien? Was für Territorien? Kolonien, nach denen es Hitler bekanntlich gelüstete? Churchill fügt allerdings seine immer wieder vorgetragene Skepsis hinzu, dass er nicht an die Möglichkeit eines solchen Handels von deutscher Seite aus glaube. Am späten Nachmittag beraten sich Halifax und der französische Ministerpräsident. Auch Renauds Militärberater, Oberst Paul de Villieu, ist anwesend. Die Franzosen erfahren jetzt, wie tief gespalten das britische Kabinett in Wahrheit ist. Villieu, auch er ein eifriger Tagebuchschreiber, notiert sich anschließend: Halifax zeigt Verständnis für den Wunsch nach Sondierungen bei Mussolini. Churchill, noch immer ein Gefangener seiner eigenen Prahlerei, bleibt entschieden ablehnend. Als Churchill später zum dritten Mal an diesem Tag seine vier Kollegen zur Besprechung einbestellt, geht er in die Offensive. Wenn sich Frankreich nicht länger verteidigen kann, wäre es besser, es würde aus dem Krieg aussteigen, als auch noch uns in ein Abkommen hineinzuziehen, das unannehmbare Bedingungen enthält. Wenn man Deutschland gewähren lässt, werden seinen Forderungen keine Grenzen gesetzt sein. Dann kommt er zum Kern seiner Argumentation, dem Credo eines Freeborn Englishman. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht in eine schwache Position gedrängt werden, in der wir dann zu Signore Mussolini gehen und ihn auffordern, zu Herrn Hitler zu gehen, mit der Bitte, er möge nett zu uns sein. In eine derartige Position dürfen wir uns nicht bringen lassen, bevor wir überhaupt ernsthaft gekämpft haben. Sir Alexander Callaghan, Unterstaatssekretär im Außenministerium, den Churchill zu einem Teil der Beratungen hinzugezogen hat, vermerkt danach in seinem Tagebuch: Nichts geklärt. Churchill viel zu weitschweifig, romantisch, sentimental und erregbar. Old Neville Chamberlain noch immer der Beste. Am folgenden Montag, dem 27. Mai, ist die Stimmung im Kabinett so düster wie immer, nirgendwo Licht zu sehen, wie sich der Beamte notiert. Churchill versucht, seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Die einzige Möglichkeit, unser geringes Ansehen in Europa zurückzugewinnen, ist, der Welt zu zeigen, dass Deutschland uns nicht geschlagen hat. Doch selbst wenn wir geschlagen würden, stünden wir nicht schlechter da als bei einem Aufgeben zum jetzigen Zeitpunkt. Zum letzten Mal macht er einen erstaunlichen Vorschlag zur Güte an die Adresse des Holy Fox. Sollte Herr Hitler bereit sein, ein Friedensangebot zu machen, das die Rückgabe der deutschen Kolonien und seine Oberherrschaft über Mitteleuropa vorsieht, so sei das erwägenswert. Aber, Churchills altes Argument, es sei höchst unwahrscheinlich, dass Hitler ein solches Angebot jemals unterbreiten würde. Überhaupt, so trumpft er zurück, könnte man den Worten eines Wortbrüchigen wie Hitler jemals wieder Glauben schenken? Abgesehen von diesem Gedankenspiel bewegt sich nichts. Keine Ermutigung kommt aus der Downing Street zur Aufnahme von Gesprächen mit Rom. In Dünkirchen sind bis zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als 5000 Soldaten evakuiert. Die Operation Dynamo läuft erst an. Aber Churchill redet von Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Nur, wo sind die Kämpfer? Und bis zu welchem Ende soll gekämpft werden? Seine Entschlossenheit hatte er bereits in der Rundfunkansprache vom 19. Mai unmissverständlich bekannt gegeben, am Dreifaltigkeitssonntag, wie er, der zu verfasster Religion eigentlich keine Beziehung hatte, die Zuhörer erinnerte. Er schloss mit einem Zitat aus dem zweiten Buch Makkabäer: »Be ye men of valor«, bewaffnet euch, seid Männer der Tapferkeit und bereit für den Konflikt. Denn es ist besser, wir kommen im Kampf um, als dass wir Zeuge werden der Entehrung unserer Nation und unseres Altars. Wie der Wille des Herrn im Himmel, so möge es geschehen. Zu solcher Unbeugsamkeit schärft Churchill seine Sprache in den Beratungen Ende Mai immer weiter an. Das geht niemandem mehr auf die Nerven als dem Mann alter Schule, Außenminister Halifax. »Ich kann mit Winston nicht mehr zusammenarbeiten«, klagt er seinem Freund Callaghan und spielt mit dem Gedanken eines Rücktritts. In seinem Tagebuch vermerkt er am Abend des 27. Mai: Winston redet den unglaublichsten Mist. Greenwood war nicht besser. Nachdem ich mir das eine Zeit lang angehört hatte, sagte ich rundheraus, was ich von ihnen hielt, und ich fügte hinzu, dass sich unsere Wege trennen müssten, wenn sie ihre Meinung tatsächlich mit aller Macht durchzusetzen versuchten. Ich bin entsetzt, wenn ich sehe, wie sehr Churchill sich in leidenschaftliche Gefühlszustände hineinsteigern kann, wenn er eigentlich einen klaren Kopf bräuchte und seinen Verstand benutzen sollte. Dabei hatte Churchills Verstand das allen zivilisatorischen Normen hohnsprechende Phänomen Hitler weit besser als seine Zeitgenossen begriffen. Um 22 Uhr an diesem Montag ruft Churchill das engere Kriegskabinett der Fünf noch einmal zusammen. Seine Stimmung hebt sich merkwürdigerweise, obwohl er nach zweitägigen, erschöpfenden Debatten seinen Willen noch immer nicht hat durchsetzen können. Um Mitternacht zieht er sich zurück und lässt sich einen sehr leichten Whisky-Soda kommen. Die Trinkgewohnheiten Churchills machten schon damals die Runde, aber die Pharma übertrieb. »Der Alkohol hat weniger aus mir genommen als ich aus ihm«, pflegte er zu kommentieren, völlig zutreffend. Am Dienstag, den 28. Mai, geht er, was er nicht oft tat, in die Westminster Abbey. Es wird ein kleiner Bittgottesdienst abgehalten. In seinen Kriegsmemoiren wird er dazu schreiben, den Engländern widerstrebt es, ihre Gefühle zur Schau zu tragen. Aber in meinem Sitz im Chor konnte ich die verhaltene, leidenschaftliche Bewegung der Gemeinde spüren und auch ihre Angst. Nicht vor Tod und Wunden und materiellen Einbußen, sondern vor der Niederlage und dem Zusammenbruch Englands. Bei Churchills Erinnerungen weiß man manchmal nicht, was genau beobachtet war und was sein Gefühl in eine Situation hineingelesen hat. Jedenfalls muss das beschriebene Empfinden in der Abbey, auch wenn es nur ein höchst subjektives war, ihn in seiner Überzeugung gestärkt haben, dass er für England sprach, wenn er die Ehre des Landes bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen bereit war und Friedensverhandlungen mit dem deutschen Diktator kategorisch ausschloss. In der zitierten Rundfunkansprache vom 19. Mai, dem Dreifaltigkeitssonntag, hatte er auch vom Kampf für Leben und Ehre, für das Recht und die Freiheit, dem wir uns geweiht haben, gesprochen. Das war seine Predigt an jenem Sonntag, an dem Clementine dem pazifistischen Sermon des Geistlichen in der Kirche St. Martin in the Fields entflohen war. Wir nähern uns dem High Noon des 28. Mai. Churchill trifft sich am späten Nachmittag mit dem Kriegskabinett zum ersten Mal seit einer Woche nicht in der Downing Street, sondern in seinen Diensträumen im Unterhaus. Ein bezeichnender Ortswechsel, wie sich bald zeigen wird. Neville Chamberlain, lange Zeit über unbeweglich auf der Seite des Holy Fox, steht inzwischen auf halber Strecke zwischen den Argumentationspolen von Churchill und Halifax, wenn er konstatiert, dass wir einerseits bis zum Ende kämpfen werden, um unsere nationale Unabhängigkeit zu verteidigen, andererseits aber bereit sein, vernünftige Bedingungen zu erwägen, sofern man sie uns anbietet. Doch endet er mit dem gleichen Zweifel, den auch Churchill immer anbringt, dass bei einer realistischen Einschätzung der Lage vernünftige Bedingungen wohl nicht zu erwarten wären. Hatte die Krebserkrankung bereits Chamberlains Kräfte geschwächt, fragt John Lukacs. Chamberlain erlag seinem Leiden noch im November 1940. Oder wollte er Churchills Großmut anerkennen, dass dieser ihn trotz des Zerwürfnisses über München in sein Kriegskabinett aufgenommen hatte? Der Premierminister trägt in dieser Sitzung ein aufrüttelndes, später oft zitiertes Wort vor. Völker, die im Kampf untergegangen sind, sind auch wieder zu voller Stärke aufgestanden. Aber die, die sich mutlos ergeben haben, waren am Ende. Die beiden Labour-Minister, Attlee und Greenwood, unterstützen ihn mit Wortmeldungen, die Eindruck machen. Beide äußern sich besorgt um die Moral in der Bevölkerung, besonders unter der Arbeiterklasse, die geschlossen hinter der Abwehr der nationalsozialistischen Bedrohung stand. Die bloße Nachricht von Verhandlungen, so Attlee, könnte zu einer Katastrophe führen. Was dann folgte, entschied diese Schlacht um die künftige Kriegführung. Im Grunde eine Schlacht um die Seele Englands. Um 18 Uhr war das Kabinett mit dem Entschluss auseinandergegangen, sich in einer Stunde erneut zu treffen. Da ergriff Churchill eine ungewöhnliche Initiative, wobei ihm der Umstand zugute kam, dass man sich diesmal im Parlamentsgebäude befand. Er bat die anderen Minister im Kabinettsrang, die Leiter der einzelnen Ressorts zu sich, ca. 25 an der Zahl, schilderte ungeschminkt die Lage in Dünkirchen und dass die Italiener und die Deutschen ein Angebot unterbreiten könnten, das aber abgelehnt werden müsse. Dann unterwarf er die Zuhörer der magischen Wirkung seiner Sprache. Ich habe in den vergangenen Tagen ausführlich darüber nachgedacht, ob es meine Pflicht ist, mit diesem Mann, Hitler, in Verhandlungen zu treten. Aber es wäre dumm zu glauben, dass, wenn wir jetzt Frieden schließen, die Bedingungen besser wären als im Falle eines Kampfes bis zum Ende. Die Deutschen würden unsere Flotte verlangen und es Abrüstung nennen, unsere Marinestützpunkte und vieles mehr. Aus England würde ein Sklavenstaat werden, wenn eine britische Regierung unter Mosley, dem Anführer der Schwarzhemden, der britischen Faschisten, oder irgendeiner ähnlichen Figur als Marionettenregierung Hitlers eingesetzt würde. Wo würde das enden? Churchill setzte jetzt alles auf das erweiterte Auditorium der Mitentscheidungsträger. Die hörten ihm gebannt zu. Seine Worte konnten ihnen nicht fremd sein, schließlich hatte der Premier in seiner noch kurzen Amtszeit Englands Lage stets ohne Beschönigungen dargestellt. Am berühmtesten in der ersten Unterhausrede am 13. Mai, drei Tage nach seiner Ernennung. Ich möchte dem Haus dasselbe sagen, was ich den Mitgliedern dieser Regierung gesagt habe. Ich habe nichts anzubieten als Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß. Blood, toil, tears and sweat. Uns steht eine Prüfung von allerschwerster Art bevor. Die Worte sollten bald als Blut, Schweiß und Tränenrede in die Geschichte eingehen, was das ursprüngliche Zitat um ein Wort Mühsal verkürzte. Ende Mai war der erste Test angerückt, ob das Land die Last dieser Prüfung von allerschwerster Art mittragen würde. Oder ob Churchill am 13. des Monats nur leere Worte hervorgestoßen hatte aus dem unerschöpflichen Vorrat seiner sprachlichen Bilder. Er hatte sich weit nach vorn gewagt mit dieser schonungslosen Analyse. Wie konnte er sicher sein, dass die Briten vor der grimmigen Wirklichkeit nicht kapitulieren, sondern sich hinter seiner Entschlossenheit zusammenscharen würden? Dass England sich seine Geschichte als würdig erweisen müsse. Auf diesem Leitmotiv baute Churchill am Abend des 28. Mai 1940 vor der gesamten Ministerrunde seine Argumentation auf. Er griff damit auf einige seiner frühesten Warnungen vor Hitler-Deutschland zurück. Etwa in einer BBC-Sendung vom 16. November 1934. Ich fürchte, wenn man genau hinsieht, was da auf Großbritannien zukommt, so wird man erkennen, dass die einzige Wahl, die uns offen steht, das alte, grimmige Entweder-Oder ist, vor dem schon unsere Vorväter standen, nämlich ob wir uns unterwerfen sollen oder uns stählen, ob wir uns dem Willen einer stärkeren Nation beugen oder uns bereit machen, unsere Rechte, unsere Freiheiten, nein, unser Leben zu verteidigen. Das hatte man damals als typischen Fall seiner übertriebenen Rhetorik abgetan. Sah Churchill nicht immer nur Krieg vor seinem inneren Auge? Aber das Land wollte 1934 und noch viele Jahre danach Frieden, wie die Ära des Appeasement zu suggerieren schien. Nun aber herrschte Krieg, unleugbar Krieg. Der Moment von Churchills früher Prophetie war also eingetreten. Ein Ernstfall, dem er und das Land sich stellen mussten. Wie konnte er da hinter eine Überzeugung zurückfallen, die er schon 6 Jahre früher noch in Friedenszeiten vorgetragen hatte? Im zweiten Band seiner Geschichte des Zweiten Weltkrieges schreibt er über die entscheidenden Minuten zwischen 18 und 19 Uhr am 28. Mai, er habe gewissermaßen nebenbei und ohne diesen Punkt besonders hervorzuheben gesagt, Natürlich werden wir weiterkämpfen, was immer in Dünkirchen geschehen mag. Churchill kalkulierte richtig. Er setzte in diesem Augenblick eines psychologischen Roulettes auf den Schulterschluss mit den Ministern seiner Regierung und gewann. Kein Zweifel, so schrieb er später, hätte ich in dieser kritischen Stunde bei der Führung der Nation gewankt, so hätte man mich aus dem Amt gejagt. Ich wusste nun, dass jeder Minister eher gewillt war, in nächster Zeit zu sterben und Familie und Habe zu verlieren, als nachzugeben. Darin waren sie die wahren Vertreter des Unterhauses und fast des ganzen Volkes. Es war eine weiße Glut, die übermächtig, erhaben, von einem Ende zum anderen über unsere Insel lief. Sagen wir es genauer, es war seine weiße Glut, Churchills, die übermächtig über unsere Insel lief, und das elektrisierte die Zuhörer an diesem Abend. Einige sprangen von ihren Stühlen auf, traten an den Premierminister heran, klopften ihm auf die Schulter, alles jubelte. Churchill musste sich bestätigt fühlen in dem, was er 1937 in einer offenherzigen Unterhaltung mit Joachim von Ribbentrop, der damals Botschafter des Deutschen Reiches in London war, diesem gleichsam ins Stammbuch geschrieben hatte. Sie dürfen England nicht unterschätzen. Das ist ein seltsames Land. Und nur wenige Fremde können seinen Charakter verstehen. Wenn einmal ein großes Problem sich dem ganzen Volke stellt, dann könnte das britische Volk zu ganz unerwarteten Taten finden. Hugh Dalton, als Minister für ökonomische Kriegsführung bei der historischen Sitzung am 28. Mai anwesend, ließ in seinen Erinnerungen »The Fateful Years« Churchills Rhetorik weitaus farbiger erscheinen als dieser selbst in der eben wiedergegebenen Stelle aus seinen Kriegsmemoiren. Dass jeder Minister eher gewillt war, in nächster Zeit zu sterben und Familie und Habe zu verlieren, ist bei Churchill eine eher milde Formulierung. Bei Dalton liest sich das dramatischer, echter, als Wiedergabe der tatsächlich gefallenen Worte. »Wenn die lange Geschichte dieser Insel denn zu Ende gehen soll«, erklärte Churchill laut Dalton, »so lasst sie erst enden, wenn jeder von euch in seinem Blut erstickend am Boden liegt.« Wie ähnlich die Rhetorik im Krieg doch klingen kann, zwischen einer Diktatur und einer Demokratie, zwischen einem Hitler in seinem rasenden Wahn und einem Churchill, der versucht, die Widerstandskraft seines Landes wachzurufen. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle fragen, aus welchen Quellen der Premierminister überhaupt schöpfte. Geboren 1874, war er noch geprägt vom Zeitalter der imperialen Größe Englands, das auch ein Zeitalter hoher Literatur war, die gerne im alten Rom beispielhafte Tugenden wie Tapferkeit und Heldenmut zu entdecken glaubte. Ein Schultext bis in Churchills Jugendjahre waren die »Lays of Ancient Rome« von Thomas Babington Macaulay, altrömische Legenden in Balladenform, in denen der große Historiker die heroischen Taten der römischen Antike besang. Schon der Schüler Churchill prägte sich hunderte von Zeilen dieser Geschichte in Versen ein. Er besaß ein phänomenales Gedächtnis, und Lyrik, die sein Inneres bestätigte, begeisterte ihn besonders. Noch bis ins hohe Alter konnte er Gedichtstellen erheblicher Länge, die er Jahrzehnte früher aufgesogen hatte, hersagen, zum Erstaunen seiner Umgebung. Macaulays »Lays of Ancient Rome« wurden so etwas wie die Stammzellen seiner Denkweise. Das Gedicht über den römischen Offizier Horatius Cocles, der schier aussichtslos eine Tiberüberquerung gegen die anbrandenden Kelten verteidigte, hatte es ihm besonders angetan. Es erfreut sich noch heute in England bei den Kennern großer Beliebtheit. Leider hat die Geschichtsschreibung über die Tage im Mai diesem Teil der Churchillschen Psychologie, ihrer literarischen Herkunft, keine oder nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das ist ein Versäumnis bei einem Mann, der selbst zu den herausragenden Schriftstellern seiner Zeit gehörte und neben seiner politischen Leistung auch als Autor ausgezeichnet wurde, bis hin zur Verleihung des Literaturnobelpreises im Jahre 1953 nach François Mauriac 1952 und vor Ernest Hemingway 1954. Eine Übersetzung der entscheidenden Strophe aus Macaulays Ballade Horatius at the Bridge, die wir hier versuchen, mag den römischen Churchill erklären helfen. Und tapfer spricht Horatius, der Captain an der Pforte, der Tod holt alle, früh oder spät, und macht nicht viele Worte. Was wäre besser als ein Ende, trotzend dem furchtbaren Los, würdig der Asche der Väter und geborgen in der Götterschoß? Nach der erweiterten Ministerrunde und ihrer überwältigenden Demonstration der Loyalität zu Churchill schloss das Kriegskabinett sofort die Reihen hinter dem Premier, als man um 19 Uhr erneut zusammentrat. Auch Halifax gab seinen Widerstand auf. Churchill sollte ihn Ende 1940 als Botschafter nach Washington entsenden. Renault seinerseits hatte als Ultima Ratio gefordert, die USA zu bitten, zur Rettung Europas in den Krieg einzutreten, was Churchill noch am Abend des 28. Mai in einem Telegramm an ihn ablehnte. Eine solche Bitte vorzutragen sei unwürdig, ehe England nicht seinen Willen zu kämpfen, seine Weigerung zu kapitulieren demonstriert habe. Nur das mache in Amerika Eindruck. Bitten um materielle Hilfe, ja, aber niemals Unterwürfigkeit. Die Welt müsse erst vom britischen Widerstand überzeugt werden. Auch das war altrömisches Denken. Was brachte den Durchbruch? Joachim Fest hat es in seiner Hitlerbiografie am bündigsten formuliert. Es gelang Churchill, Hitler auf das Maß einer überwindbaren Macht zu reduzieren. Er hatte einen Kreuzzug ausgerufen, nicht nur im Namen Englands, sondern im Namen der Freiheit überhaupt. »Hier geht es nicht um die Frage, ob wir für Danzig oder für Polen kämpfen«, hatte der Marineminister bereits am Tag der britischen Kriegserklärung an Deutschland am 3. September 1939 im Unterhaus erklärt. »Wir kämpfen, um die Welt vor der Pestilenz der Nazi-Tyrannei zu retten, in Verteidigung von allem, was dem Menschen heilig ist.« Der Preis von Churchills Widerstand 1940 war hoch, und doch nicht zu hoch, wenn man bedenkt, was es langfristig für eine Nation bedeutet, ihren Stolz und ihren Ruf als Adresse der Freiheit bewahrt zu haben. Dabei wurden die unmittelbaren Gründe für den Kriegseintritt, die Freiheit Polens, Danzigs, der Tschechoslowakei, tragisch in ihr Gegenteil gekehrt, als diese Gebiete auf Jahrzehnte hinter dem eisernen Vorhang verschwanden. Wenn heute die Insel zur Verwunderung der Außenstehenden immer wieder mit einer fast lyrischen Liebe auf Englands »Finest Hour« zurückkommt, seine größte Stunde, wie Churchill sie im Juni 1940 nannte, dann genau aus diesem Grund, weil damals einer in auswegloser Lage die Identität Englands in ihrem Kern getroffen hatte, dem Beharren auf Unabhängigkeit und damit zum Anwalt der Geknechteten in ganz Europa wurde. Dabei steht außer Frage, dass die Erinnerung an 1940 im Großbritannien von heute zu falschen Schlüssen führen kann. Zur Überschätzung des eigenen politischen Gewichts in der Welt, auch zur Unschlüssigkeit gegenüber dem Komplex Europa. Aber Churchills Leistung, den Charakter seines Landes richtig eingeschätzt, ihn gestärkt und bestätigt zu haben, bleibt davon unberührt. In diesem Augenblick der britischen Geschichte war er unersetzlich. Vom Drama der Maitage 1940 und wie er um den Konsens unter seinesgleichen kämpfen musste, findet sich im Übrigen in Churchills sechsbändigen Memoiren zum Zweiten Weltkrieg keine Schilderung, bis auf das Happy End, den Jubel der Zustimmung in der erweiterten Kabinettsrunde. Das Erinnerungswerk könnte glauben machen, es habe immer große Eintracht in der Frage des englischen Widerstands gegenüber Hitler geherrscht. Eine weiße Glut, übermächtig und erhaben. Weit gefehlt. Am 20. Juni 1940 sagte der Premierminister vor dem Unterhaus, das sich in geheimer Sitzung traf, »Wenn es Hitler nicht gelingt, Britannien zu besetzen oder zu zerstören, hat er den Krieg verloren.« Wozu Churchills Weigerung, mit ihm zu verhandeln, einen wichtigen Grundstein legte, ein Wendepunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, noch ehe dieser seine schreckliche Dimension ganz entfaltet hatte. Mit England als Basis erhielten die USA später die Möglichkeit, den Sprung auf den Kontinent zu wagen. Und Hitler fand sich in der aussichtslosen Zwei-Fronten-Falle wieder. Seine Triumphe 1940-41 waren Pyrrhus-Siege, denn den entscheidenden Durchbruch hatte Churchill ihm im Mai 1940 verwehrt. Wie man ein Glühwurm wird. Wir haben dieses Buch mit jenem Moment in Churchills Biografie begonnen, an den man sich nicht nur in Großbritannien, sondern auch unter Deutschen noch am ehesten erinnert, während der Mann, der Churchill bis dahin geworden war, nur einem engeren Kreis von Kennern vertraut ist. Er war nicht mehr der Jüngste, als er 1940, 65 Jahre alt, dank Hitler zu einer dominanten Figur der Zeitgeschichte wurde. Aber dominant war Churchill in seiner Heimat seit langem, schillernd in seinen Stärken und Schwächen, ein mächtiger Mann der Feder und des Wortes, dabei politisch beargwöhnt, wenn nicht gemieden. Die Gezeiten der öffentlichen Meinung schmeichelten ihm keineswegs. Zu gleichen Maßen bewundert wie umstritten hatte er zweimal die Partei gewechselt und gehörte zu keiner politischen Schule außer der einen, sich selbst, ganz im Sinne des Coriolan in Shakespeares gleichnamiger Tragödie. Ich steh, als wär der Mensch sein eigener Schöpfer und niemand blutsverwandt. Literarisch dagegen war Churchill bis 1939 Schöpfer eines bedeutsamen Oeuvres geworden. Das Einkommen zur Finanzierung seines großzügigen Lebensstils bezog er nicht als Politiker, sondern aus seinen Büchern und seiner unerschöpflichen Produktivität als Zeitungskolumnist und Kommentator. Auch in Amerika war der Autorname Churchill ein Zugpferd. Seine in den 30er Jahren entstandenen Essays verraten die bildgesättigte Prosa eines meisterhaften Stilisten. Sie gehören zu den Juwelen der englischen Literatur dieser Jahre. Es half ihm in seinem Aufstieg, dass er einer der ältesten aristokratischen Familien Englands entstammte, den Marlboroughs, den Herrschern von Schloss Blenheim. Damit ließ sich wuchern, wenn der junge Mann Kontakte und Empfehlungen suchte, um seinen Tatendrang zu befriedigen. Aber Churchill ruhte sich nie auf diesem Erbe aus. Er betrachtete es höchstens als Ansporn, sich seiner würdig zu erweisen, es aber auch in vieler Hinsicht hinter sich zu lassen. Zum Klassenhochmut, zu dem ihn sein aristokratischer Hintergrund hätte verleiten können, taugte er nicht. Derartige Allüren waren ihm fremd. Er spielte gerne den Exzentriker, nie den Snob. Seine Biografie in ihrem Aufstieg gleicht eher einem Abenteuerroman. Und ganz so als Abenteurer sah sich Churchill auch selbst. Ohne diese Genese ist auch der Churchill von 1940 nicht zu verstehen. Die geprägte Form, die lebend sich entwickelt, um es mit Goethes Formulierung zu sagen. Diese Geschichte muss jetzt in unserer Erzählung in den Vordergrund rücken. Dabei empfiehlt es sich, mit einigen Prägungen des jungen Mannes zu beginnen, ehe die Annalen der Marlboroughs uns weitere Aufschlüsse bringen. Die Kunst des Eigenlobs. Im Sommer 1906 fand es sich, dass die Tochter des damaligen Premierministers Herbert Asquith, Violet, auf einer Dinnerparty neben Winston Churchill zu sitzen kam, der gerade die erste Sprosse seiner politischen Leiter erklommen hatte, als Unterstaatssekretär für die Kolonien in Herbert Asquiths liberaler Regierung. Violet, später verheiratete Bonham Carter, die Großmutter der bekannten Filmschauspielerin Eleanor Bonham Carter, fand den jungen Politiker in gedanklicher Abstraktion versunken, wie sie in ihren Erinnerungen Churchill as I knew him in vorgerücktem Alter schrieb. Sie machte sich von früh auf Notizen über ihre Begegnungen mit Churchill und wurde neben dessen Gattin Clementine die einzige Frau, der er wirklich nahe stand. Als er während des Dinners endlich der jungen Dame neben sich gewahr wurde, fragte er sogleich ziemlich abrupt nach ihrem Alter. 19, gab sie zurück, worauf er fast verzweifelt antwortete, und ich bin schon 32. Freilich jünger als jeder hier, der etwas bedeutet, setzte er wie zum eigenen Trost nach. Das aber öffnete die Schleuse für einen Sturzbach der Worte. Fluch der Zeit, Fluch unserer Sterblichkeit! Wie grausam kurz ist doch die uns zugemessene Spanne für alles, was wir in sie hineinpressen müssen. Weitere Verwünschungen über das viel zu kurze Leben angesichts der immensen Leistungen, zu denen der Mensch fähig sei, folgten. Doch das Thema hätten die Dichter, Propheten und Philosophen aller Zeiten, so gesteht der junge Mann, schon so ausgiebig erörtert, dass es schwer sei, dem noch etwas Neues und Aufregendes hinzuzufügen. Aber mir gegenüber gelang es ihm, schreibt Bonham Carter, in einem Schwall großartiger Sprache, ebenso mühelos wie schier unerschöpflich. Seine abschließenden Sätze werde sie nie vergessen. Wir sind doch alle Würmer. Aber ich glaube, ich bin ein Glühwurm. In diesem verräterischen Ausbruch des 32-Jährigen klingt eine frühe Erkennungsmelodie an, die Churchill sein ganzes Leben begleiten wird. Die ausgreifende Sprache, das Denken in großem, auch großsprecherischem Rahmen, dazu der Zuhörer sein Publikum, das er beeindrucken will. Aus einer Dinner-Konversation wird hier eine veritable Rede, voller rhetorischer Kunstgriffe, oder ein Monolog, ein Zwiegespräch mit sich selbst, gekrönt durch die Überzeugung von der eigenen Einzigartigkeit. Wir sind doch alle Würmer, aber ich glaube, ich bin ein Glühwurm. In diesem naiv anrührenden Bild verbirgt sich ein ungeheurer Anspruch, nicht frei von Arroganz, die Churchill Zeit seines Lebens abstritt, wenn man ihm Ähnliches vorwarf. Folgte er doch nur seinem inneren Dämon, seinem Schicksal, Destiny, wie er es später nannte. Aber unverkennbar war von Anfang an eine große Portion Selbstreklame mit dem Spiel. Der Churchill, dem Violet Asquith begegnete, war den Zeitgenossen längst vertraut. 6 Jahre Unterhaus lagen bereits hinter ihm, davor der Ruhm aus 5 Jahren Militäreinsatz an diversen Kriegsfronten des Empire. Alfred George Gardiner, ein vielgelesener Essayist jener Jahre, resümierte den jungen Churchill 1908 in seinem Band von Porträts »Prophets, Priests and Kings«, als habe er den Auftritt vor der Tochter des Premierministers mitgehört. Seine Skizze ist fulminant. Zur unersättlichen Neugier und dem Enthusiasmus des Kindes gesellt sich bei Churchill die Offenheit eines Kindes. Er kennt keine Zurückhaltung, keine Heuchelei. Du darfst alles mit ihm teilen, in alle seine Falten und Ecken schauen. Er zeigt diese Verachtung für jedes sich Verstellen, die zu einer Kaste gehört, die nie an sich zweifelt. Ganz gewiss war Churchill kein Mann der Political Correctness. Dafür war er viel zu sehr von sich selbst überzeugt, bis zum Überdruss seiner Umgebung. Das zeichnete ihn aus und machte ihn verdächtig als unverbesserlichen Egozentriker. Savrola oder der Byronsche Held. Es ist wenig bekannt, dass Churchill sich früh als Romanautor versuchte und mit 25 Jahren debütierte. Savrola, A Tale of the Revolution in Laurania, hieß der melodramatische, talentiert erzählte Schmöker, der im Februar 1900 gleichzeitig in den USA und in England erschien. Schon 1897 konzipiert, ließ die Buchveröffentlichung auf sich warten, weil Kriegseinsätze an der afghanischen Grenze, im Sudan und in Südafrika Churchill fesselten. Entstanden ist das Buch mithin in der Phase eines Abenteurers, dem jedes Risiko, jede Mutprobe und deren Verkleidung in Fiktion recht war zum Beweis, dass er Tod und Teufel nicht scheute. Es ist ein Schlüsselroman. In Savrola, dem Helden der Handlung, begegnen wir einem Spiegelbild des jugendlichen Verfassers in seinem genialischen Elan. Kein Wunder, dass Churchill später allen Freunden abriet, das Buch zu lesen. Im Leben, nicht in der Fiktion, wollte er sich bewähren. Und dieser frühe Romanversuch war eine unbedachte Indiskretion, die ihm in der Rückschau peinlich vorkam. Ein autobiografisches Psychogramm, das freilich bis heute immer wieder nachgedruckt worden ist und die Lektüre allemal lohnt. Offenbar glaubte Churchill damals, es einem seiner politischen Vorbilder nachtun zu können. Benjamin Disraeli, dem großen Premier aus der imperialen Blüte des viktorianischen England, der eine erfolgreiche Karriere als Romancier hinter sich hatte, ehe er in die Politik einstieg. Savrola blieb freilich Churchills einziger belletristischer Versuch. In dem fiktiven Staat Laurania hat der Usurpator Antonio Molara in einem Coup d'État die Macht an sich gerissen und sich als Alleinherrscher eingesetzt. Sein Gegenspieler wird der junge Volkstribun Savrola, vielseitig begabt, eloquent, mutig, tapfer und intellektuell überragend. Savrola schwingt sich zum Führer einer Widerstandsbewegung auf, um die Herrschaft des Usurpators zu brechen. Dramatische Verwicklungen folgen. Dem Volksaufstand, den Savrola anzettelt, versucht Molara die Spitze zu brechen, indem er seine schöne Gattin Lucille auf den Rebellenführer ansetzt. Die verhält sich allerdings nicht auftragsgemäß. Anstatt Savrolas Ansehen im Volk zu untergraben, geht sie zu ihm über und verliebt sich in ihn. Das Paar verbündet sich gegen Molara, der bei der Revolution, die jetzt ausbricht, ums Leben kommt. Rundum triumphiert schließlich das Happy End. Für die Liebenden und für die Republik, die in eine Ära des Friedens und Wohlstandes zurückkehrt. Zur Charakterzeichnung seines Helden legt ihm Churchill mehrmals bezeichnende Selbstgespräche in den Mund. »Du musst arbeiten, während sich die anderen amüsieren«, sinniert Savrola. »Sehnst du dich nach dem Ruf eines Mutigen? Du musst dein Leben aufs Spiel setzen. Würdest du dafür moralisch und physisch stark genug sein?« Lauter Fingerzeige, wie der Autor sich selbst sah. Am deutlichsten in dem folgenden Passus über die Figur des Savrola. Ehrgeiz war die Triebkraft und er war ihr machtlos ausgeliefert. Heftig, hochfliegend und kühn war sein Geist geschaffen. Das Leben, das er lebte, war das einzige, das er je leben konnte. Er musste bis zum Ende gehen. Menschen, deren Geist so gegossen ist, können nur in der Tätigkeit Ruhe finden, in der Gefahr Befriedigung und in allen Wirren ihren einzigen Frieden. Fast könnte man meinen, hier einem Byronschen Helden zu begegnen, mit seiner Verliebtheit in das Außenseiterdasein. Eine Position, die ihn mit Stolz statt Frustration erfüllt. Streicht doch das Einzelgängertum seine angenommene Überlegenheit erst richtig heraus. Churchill liebte Byron über alles. Die politische Romantik, die aus den Helden des Dichters sprach, war ganz nach seinem Herzen. Auch war Byron, wie Churchill, Absolvent des Elite-Internats Harrow gewesen. Zwei Leitmotive prägen den frühen Churchill in der Phase seiner Selbstfindung. Das Gefühl einer herausgehobenen Mission außerhalb des Mainstream, wie wir es heute nennen würden. Und der Bezug auf ein Publikum, auf das Echo, den Resonanzboden, sei es ein Dinnergast oder später das Unterhaus und noch später das Publikum vor den Radiogeräten. Churchill hatte nur einen Stil. Seine Plattform war immer die gleiche. Die große Bühne. So fasste es Robert Rhodes James in seiner kritischen Würdigung Churchill – A Study in Failure, eine Studie über das Scheitern, zusammen. Die Ahnen. Ein Traum von Größe. Auf solcher Bühne, weniger als Redner, denn als Soldat, agierte schon sein angebeteter Vorfahr John Churchill, der erste Herzog von Marlborough, 1650 bis 1722. Als Page am Hof von James II. In königlicher Nähe aufgewachsen, stieg er unter Queen Anne zum größten Feldherrn seiner Zeit auf und besiegte in einer Reihe von Schlachten als Befehlshaber der Großen Allianz im Spanischen Erbfolgekrieg Ludwig XIV. Den französischen Sonnenkönig. Dass er diese Allianz zwischen England, dem Heiligen Römischen Reich, Portugal, den Niederlanden und dem Herzogtum Savoyen unter dessen Anführer Prinz Eugen nicht nur militärisch zusammengehalten hatte, galt Winston Churchill, als er in den 30er Jahren über seinen Vorfahren schrieb, auch als diplomatische Meisterleistung. Die berühmteste Schlacht fand 1704 nahe dem Flecken Blindheim statt, einer Gemeinde im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau, Teil des Verwaltungsgebiets von Höchstädt. Deutsche und französische Historiker sprechen bei 1704 von der zweiten Schlacht von Höchstädt. Auf der Insel nennt man sie die Battle of Blenheim. Queen Anne erhob den ehrgeizigen Militär 1702 zum Herzog von Marlborough und Marquis von Blandford. Drei Jahre später verlieh ihm der deutsche Kaiser Joseph I. als Prinz von Mindelheim die Würde eines Fürsten des Heiligen Römischen Reiches. Der Dank Englands fiel üppiger aus. Die Königin ließ dem Kriegshelden durch den Architekten John Vanbrugh einen barocken Palast erbauen, Blenheim Palace in Woodstock nahe Oxford, der es mit dem Schloss von Versailles aufnehmen sollte. Unter den großen Häusern Englands steht Blenheim, ein italienischer Palast in einem englischen Park, wie Churchill ihn beschrieb, heute als eines der denkwürdigsten da, ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein die Zeiten überdauerndes fürstliches Monument eitler Größe. Lerne so viel du kannst aus der Geschichte, ermahnte Churchill 1948 seinen damals 8-jährigen Enkel, auch er ein Winston. Denn wie sonst könntest du wissen, was in der Zukunft passiert? Entsprechend begegnete Churchill im Herzog von Marlborough nicht nur dem großen Ahnen, sondern auch einer Art historischer Vorprägung, als er ihn zwischen 1933 und 1938 mit einer vierbändigen Biografie ehrte. Es war die Zeit der keimenden europäischen Diktaturen. Und beim Studium Marlboroughs sah Churchill so etwas wie das klassische Muster eines britisch inspirierten Versuches, sich einem europäischen Usurpator in den Weg zu stellen. War Hitler nicht der neue Sonnenkönig, der in seine Schranken gewiesen werden musste? Die Marlborough-Biografie wurde für Churchill gleichsam eine Lehrzeit für die kommenden Krisen. Er entzündete sich beim Erzählen von Englands großer Zeit und fühlte sich bestärkt in seinem Glauben an die historische Mission seines Landes. Mehr noch, in der Art, wie Marlborough die große Allianz seiner Zeit diplomatisch und militärisch zusammengehalten hatte, sah Churchill später das Vorbild für seine eigene Rolle im Zweiten Weltkrieg. Auf jeder Seite seiner Biografie finden sich im Übrigen die gewaltigen Satzperioden, die inzwischen unverkennbar Churchills Stil ausmachten. Eine Prosa, die an Edward Gibbons klassischem Werk über den Verfall und Untergang des Römischen Reiches sowie an Thomas Macaulays Geschichte Englands seit James II. Geschult war. Das Motto im Familienwappen der Marlboroughs freilich frappiert. Man findet es in Stein gemeißelt auch in einem Torbogen des Blenheim Palace. Es ist auf Spanisch formuliert, fiel pero desdichado, treu, aber glücklos. Der Vater des berühmten Herzogs, schon eher ein Winston Churchill, hatte im englischen Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts treu zum König gehalten, wofür er in den Jahren von Cromwells Diktatur mit dem Verlust von Haus und Ländereien büßen musste. Nach der Wiedereinführung der Monarchie im Jahre 1660 ehrte Charles II. Viele der Königstreuen, indem er sie in den Adelsstand erhob. So wurde auch aus Winston Churchill ein Sir Winston. Doch hatte er sich mehr versprochen für seine Standhaftigkeit, vor allem eine Entschädigung für den verlorenen Besitz? Die aber blieb zu seiner großen Enttäuschung aus. Verbittert wählte er Fiel pero desdichado als Familienmotto der Churchills, was es bis heute geblieben ist. Warum auf Spanisch, konnte nie geklärt werden. Mit treu, aber glücklos spielten viele Verächter Winston Churchills, wenn sie ihm, einem treuen Patrioten, in den 30er Jahren seine oft widersprüchlichen Rochaden auf dem politischen Schachbrett vorrechneten, die dazu führten, dass er 10 Jahre lang ohne Amt blieb, ehe sich das Blatt für ihn ab 1939 dramatisch wendete. Der Name Churchill verlor sich bald nach dem ersten Herzog, den nur Töchter überlebten. Als Lady Anne, eine dieser Töchter, einen Charles Spencer heiratete, den 3. Grafen von Sunderland, trat Spencer als neuer Familienname in die Marlborough-Geschichte. Der eine Zweig setzte in Blenheim das herzogliche Erbe fort, der andere blieb auf dem gräflichen Landgut und Herrenhaus der Spencers in Althorp, in der Grafschaft Northamptonshire. Erst der 5. Duke of Marlborough holte 1817 von König George III. Die Erlaubnis ein, den Namen Churchill wieder zum Leben zu erwecken und sich Spencer Churchill zu nennen. Das gilt bis heute. Auch Winston firmierte mit dem Nachnamen immer als Spencer Churchill, wobei er Spencer in seinen Büchern meist mit S abkürzte, Winston S. Churchill. noch kürzer dann in seiner Signatur, WSC. Auch eine unglückliche englische Schönheit, die tragisch ums Leben gekommene Diana Spencer, Prinz Charles' erste Ehefrau, entstammte diesen Spencers. Ihr jüngerer Bruder ist der derzeitige 9. Graf auf dem Familiensitz in Althorp. Lady Diana ging ebenfalls wie WSC auf den Urahn, den Herzog von Marlborough, zurück. Gemessen an solcher aristokratischen Abstammung ist der Name Windsor eher ein Spätling auf der Bühne der großen Familien Englands. Die Marlboroughs hinterließen nach John Churchill, dem ersten Herzog und großen Feldherrn, keine Spur besonderer Ruhmestaten. Im Gegenteil, sie brachten Erben von zweifelhaftem Charakter hervor, verschwenderisch, instabil, in Skandale verwickelt, auch von depressiver Veranlagung. Es gab keine Churchills mehr seit John, die Moral oder Prinzipien besaßen, fasste Premierminister Gladstone das Urteil der spätviktorianischen Society über die Marlboroughs zusammen. John Spencer Churchill, der 7. Duke, Churchills Großvater, sah sich 1862 durch Misswirtschaft und Verschuldung genötigt, Familienländereien in Wiltshire und Shropshire zu verkaufen und 12 Jahre später auch Besitztümer in Buckinghamshire. Schmuck ging den gleichen Weg wie der alte Grund und Boden. Die Marlborough-Juwelen wurden per Auktion ausgelobt. Auch die großartige Schlossbibliothek stieß der Herzog ab, wofür er eigens die Billigung des Parlaments einholen musste. Sein Ältester, George, Winston Churchills Onkel, setzte die Dezimierung des familiären Erbes fort und trennte sich von der berühmten Gemäldesammlung alter Meister auf Schloss Blenheim. Der Marquis of Blandford, wie er vor seiner Erhebung zum Herzog hieß, hatte ein uneheliches Kind mit der verheirateten Lady Aylesford, und in diese leidige Affäre mischte sich ausgerechnet Winstons Vater ein, Lord Randolph Churchill, der seinem älteren Bruder in der Auseinandersetzung mit dem gehörnten Ehemann Aylesford zur Seite sprang. Randolph brachte die frühere Beziehung Lady Aylesfords mit dem Prinzen von Wales, dem späteren König Edward VII., ins Spiel und drohte 1876 in einem Gespräch mit dessen Ehefrau Alexandra, Alex, er sei im Besitz von belastenden Briefen ihres Mannes an eben jene Dame. Die Veröffentlichung dieser Dokumente werde dazu führen, so deutete Churchills Vater an, dass der Prinz von Wales nie den Thron Englands besteigen könne. Eine offensichtliche Erpressung, auf die der Prinz nur eine Antwort fand. Er forderte Lord Randolph zum Duell heraus. Winstons Vater wies diese Aufforderung in einem Brief heuchlerisch als absurd zurück. Er wolle seinen Degen nicht gegen den künftigen Souverän erheben, den er in Wahrheit lieber mit erpresserischer List zur Strecke gebracht hätte. Der Skandal machte die Runde, doch die streitenden Parteien fanden schließlich unter Einwirkung von Premierminister Disraeli eine gütliche Einigung. Die belastenden Briefe des Thronerben wurden verbrannt, das Ehepaar Aylesford zur Versöhnung aufgefordert und der Vater der beiden Churchill-Brüder auf den Posten des Vizekönigs in Irland geschoben, damals noch Teil des Empire. Mit einer Bedingung, dass er den unmöglichen Randolph als seinen Privatsekretär mit nach Dublin nehmen müsse, weit weg von der Londoner Gesellschaft. Die weit verzweigten Marlboroughs durften sich bei Hofe lange Jahre hindurch nicht mehr sehen lassen. Randolph hatte 2 Jahre vor dieser unrühmlichen Geschichte bereits geheiratet. Ein Kind war da, Winston. Und so zog die junge Familie im Januar 1877 in die irische Verbannung. Dort, in Dublin, verbrachte Winston Churchill 4 seiner frühesten Lebensjahre. Churchills Familie, das betont Roy Jenkins in seiner Biografie, blieb trotz der Zugehörigkeit zur Spitzenklasse des Adels den großen Familien der Cavendish, Russell, Cecil oder Stanley subtil unterlegen. Gegensätze, die sich anziehen. Die Eltern Randolph und Jenny. Am 23. August 1873 erhielt der 7. Herzog von Marlborough einen langen Brief seines Sohnes Randolph, damals gerade 24 Jahre alt. Dieser teilte ihm mit, er habe im Sommer während der Segelregatta in Cowes auf der Isle of Wight eine junge Amerikanerin kennengelernt, die er unverzüglich zu heiraten wünsche. Ihr Name Jenny Jerome. Er kenne sie, so gestand Lord Randolph, erst seit 48 Stunden und auch ihre Familienverhältnisse seien ihm recht unbekannt. Mr. Jerome ist ein Herr, der genötigt ist, in New York zu leben, um sich seinen Geschäften zu widmen. Ich weiß nicht, worin sie bestehen. Was er damals ebenfalls nicht wusste, aber bald herausfand, war, dass in Jennys Familie mütterlicherseits auch indianisches Blut vorkam, von einem Irokesenmädchen namens Mehitable Beach, das drei Generationen früher ein Farmer und Jäger namens Hall geheiratet hatte. Churchill sollte sich später einen Spaß daraus machen, von dem Sechzehntel indianischen Erbes in seinen Adern zu sprechen. Wichtiger war allerdings der amerikanische Einschlag bei ihm, mit dem Freunde und Kritiker bestimmte Aspekte von Churchills Naturell zu erklären suchten. Den Wagemut, wie man ihn bei den Menschen an der Frontier Amerikas fand, wie auch seine zupackende direkte Art, die so ganz unüblich war in der englischen Kultur taktvoller Zurückhaltung. Randolph und Jenny. Eine Liebesheirat. Die wollte George, der Marquis von Blandford, seinem Bruder unbedingt ausreden. Eine solche Verbindung könne doch nur in einer unglücklichen Ehe enden. Geld regiere die Welt. Und davon hatten die Jeromes zwar manchmal nicht wenig, aber auch nie genug, denn der Vater der drei Töchter, Clara, Jenny und Leonie, setzte immer wieder seine Profite aufs Spiel und musste sich von Mal zu Mal neu hochwirtschaften. Beide Väter waren zunächst gegen die Verbindung. Der Herzog von Marlborough, weil ihm Jennys Vater als a vulgar kind of man vorkam. So ein vulgärer Yankee mit Business ohne Fortune. Dieser, Leonard Jerome, weil ihm die Marlboroughs nicht reich genug schienen, durchschaute er doch die prekäre Finanzlage der Familie und ihre instabile Geschichte. Er malte sich für seine Töchter bessere Partien aus. Jenny, geboren 1854, war das begabteste der drei Mädchen. Literarisch gebildet, mit Klavierspiel bis zur Konzertreife. Ihre Fama verdankte sich freilich anderen Qualitäten. Sie galt lange als eine der auffallend schönsten Frauen ihrer Zeit. Lebhaft, mit Augen voll sprühender Lebensfreude. Als Jenny und Randolph einmal 1893 in Bad Kissingen mit Bismarck zusammentrafen, sah die riesige Dogge des Fürsten Lady Randolph mit einem so starren und wilden Blick an, dass diese zu befürchten begann, der Hund wolle sie ansprengen. »Keine Sorge«, beruhigte Bismarck sie, »er schaut nur in ihre Augen. Er hat noch nie solche Augen gesehen.« In seinen Jugenderinnerungen »My Early Life«, die Churchill 1930 als 55-Jähriger verfasste, ein Bestseller bis heute, gedachte er ausführlich seiner Mutter. »In Irland sehe ich sie immer im Reitkleid vor mir, das sich eng wie eine Haut an den Körper schmiegte. Und sie erschien mir immer wie eine Märchenprinzessin, ein strahlendes Wesen im Besitz unendlicher Machtfülle und grenzenlosen Reichtums. Sie leuchtete mir wie der Abendstern. Ich liebte sie zärtlich, aber von ferne.« Nach viktorianischer Usance unterhielten die Eltern der oberen Klassen zu ihren Kindern keine sonderliche Nähe. Eine Nanny fungierte an Elternstatt. In Churchills Fall seine heißgeliebte Womanie, Mrs. Elizabeth Ann Everest. Die Widerstände der Eltern von Randolph und Jenny wurden schließlich überwunden. Am 14. April 1874 fand in der britischen Botschaft in Paris die Heirat statt. In Paris hatte Leonard Jerome seine Familie damals bereits zum zweiten Mal untergebracht, nach einem früheren Aufenthalt vor dem Sturz Napoleons III. Jenny erhielt eine Jahresapanage von 6.000 Pfund, nach heutigen Maßen fast das 20-fache. Was nicht allzu viel war, bedachte man den Heißhunger der jungen Frau auf ein Leben von anspruchsvollem Zuschnitt. Aber der Vater blieb ungerührt. Er habe noch zwei unverheiratete Töchter und seine Ehefrau Clara zu versorgen. Dafür vermachte er Winston, bei dessen Geburt im selben Jahr als zweiten Taufnamen seinen eigenen, Leonard. Sein Schwiegersohn Randolph war 1874 gerade Abgeordneter im Wahlkreis Woodstock in Oxfordshire geworden, der alten Domäne der Marlboroughs. Für seinen politischen Aufstieg knüpfte er auch von Dublin aus wertvolle Kontakte. Jenny dagegen, jetzt Lady Churchill, schöpfte mit vollen Händen, was das Leben einer Celebrity in ihrer Zeit bot. Darunter auch die Anhimmelung der Männerwelt, der sie sich noch zu Lebzeiten ihres Mannes ohne Bedenken hingab. Der erste, der nach dem Tod Lord Randolphs 1895 bei ihr anklopfte, war der Hauptschürzenjäger seiner Zeit, der Prinz von Wales, der bereits erwähnte spätere Edward VII. Er pflegte sich zum High Tea anzumelden und bat darum, von Lady Jenny Churchill im Gewand einer Geisha empfangen zu werden. 3 Jahre später verdrängte Alice Keppel, die Urgroßmutter von Camilla Parker Bowles, der heutigen Herzogin von Cornwall, Jenny vom Platz der bevorzugten Mätresse des Prinzen. Upstairs, um es in der Sprache von Downton Abbey zu sagen, in der High Society, herrschte ein Zeitvertreib, von dem man sich downstairs keine Vorstellung machte, es sei denn hinter vorgehaltener Hand. Winston Leonard Spencer Churchill kam am 30. November 1874 in Blenheim Palace zur Welt. 7,5 Monate nach der Eheschließung der Eltern, was dem Geschwätz willkommene Nahrung lieferte. Jenny hatte nach einer Reitergesellschaft in Blenheim Halt gemacht, vor der Rückkehr in ihre Londoner Stadtwohnung. War sie gestürzt? Blenheim war nicht der Familiensitz ihres Mannes. Darauf hatte Randolph als zweiter Sohn des Herzogs keinen Anspruch, ebenso wenig wie auf den Herzogstitel, der nach englischem Brauch jeweils auf den ältesten Sohn überging, während jüngere Brüder sich wenigstens mit einem Lord schmücken durften. Deren Söhne allerdings firmierten nur noch als Mister, daher auch Mr. Winston Spencer Churchill, Sohn von Lord Randolph Churchill, Neffe des 8. Herzogs von Marlborough und Enkel des 7. Herzogs. Schwer nachzuvollziehen sind die Abstammungslinien des englischen Adels. Trotzdem ist Blenheim aus Churchills Leben nicht wegzudenken. Hier hielt er 1908 um die Hand Clementine Hosiers an, und hier traf er sich in den 30er Jahren gern mit politischen Freunden, um mit ihnen den sich verdüsternden europäischen Horizont zu besprechen. Auf dem Dorffriedhof in Bladen, in Sichtweite des Palastes, liegt Churchill begraben. Schulzeit. Ein Martyrium mit Pausen. Lord Randolph und Lady Churchill gingen nach der Rückkehr aus der irischen Verbannung nach London ihren getrennten Lebensentwürfen nach. Er seiner politischen Karriere, sie ihrer Sternenbahn als gefeierte Society-Diva. Winston wurde, der damaligen Sitte entsprechend, in Internatsschulen untergebracht, zunächst als 8-Jähriger auf der Vorbereitungsschule St. George's in Ascot, wo er von November 1882 bis Juli 1884 blieb. Da Jenny wie die meisten Frauen ihrer Zeit und ihres Standes keine enge Beziehung zu den eigenen Kindern pflegte, 1880 kam der zweite Sohn Jack zur Welt, wurde die Nanny, Mrs. Everest, für den kleinen Winston so viel wie Mutterersatz. Er nannte sie Womb oder Womanny und setzte ihr in seinem Roman Savrola ein tief empfundenes Denkmal in Gestalt der Bettine, der alten Dienerin und Kinderfrau seines Helden. Sie hatte ihn gehegt seit seiner Geburt, mit Hingabe und Sorgfalt, ohne Pause. Es ist ein seltsames Ding mit der Liebe dieser Frauen. Vielleicht handelt es sich um die einzige wirklich desinteressierte Zuneigung auf der Welt. Eine Mutter liebt ihr Kind, das ist mütterliche Natur. Der Junge liebt sein Sweetheart, auch das lässt sich erklären. Der Hund liebt seinen Herrn, er füttert ihn. Ein Mann liebt seinen Freund, der hat ihm vielleicht in zweifelhaften Momenten beigestanden. Für alle diese Fälle gibt es Gründe. Aber die Liebe einer Pflegemutter zu ihrem Mündel erscheint absolut irrational. Sie ist einer der wenigen Belege, durch keine Ideenansammlung zu erklären, dass die Natur des Menschen bloßem Utilitarismus überlegen ist, für ein höheres Schicksal bestimmt. Seine Schulzeit beschrieb Churchill in My Early Life nicht nur als die am wenigsten angenehme, sondern auch die unergiebigste Periode meines ganzen Lebens. Dafür gab es Grund genug. Angefangen mit den drakonisch-sadistischen Strafen, wie sie im englischen privaten Schulwesen, den Public Schools, gang und gäbe waren. Mit ihnen machte Churchill schon in seiner ersten Etappe der Vorbereitungsschule St. George in Ascot Bekanntschaft. Vergehen wurden mit Körperstrafen beantwortet, die dort am liebsten der Direktor selbst, ein gewisser Reverend Herbert William Snide Kinnersley, mit seiner Birkenrute verabreichte, mit buchstäblich blutiger Konsequenz. Das konnte den jungen Churchill, der einen in heutiger Sprache dezidiert anti-autoritären Zug an den Tag legte, in seinem aufständischen Wesen nur bestätigen. Ein Mitschüler, dessen Bericht Martin Gilberts Biografie detailliert wiedergibt, steuert die folgende Episode bei. Churchill wurde einmal mit der Rute gezüchtigt, weil er Zucker aus der Vorratskammer entwendet hatte. Aber statt Reue zu zeigen, erhob er sich nach der Bestrafung, nahm den geheiligten Strohhut des Direktors vom Haken über der Tür und stampfte ihn kurz und klein. Der Abschlussbericht des Direktors der St. George's School sagte Winston nach, er habe keinen Ehrgeiz. Würde er sich wirklich anstrengen, könnte er Klassenerster sein. Auf Drängen von Mrs. Everest nahmen die Eltern ihren Sohn aus dieser Sackgasse einer Nichterziehung und schickten ihn auf eine weiterführende Schule nach Brighton an Englands Südküste, die von zwei unverheirateten, wohltätigen Schwestern geleitet wurde. Dort verbrachte Churchill seine Schulzeit von September 1884 bis März 1888. Er war von mittlerer Statur, mit einem kleinen, viereckig geformten Kopf ohne auffallende Merkmale, wie ein Zeitgenosse ihn noch 1901 beschrieb, von durchschnittlichem Äußeren und er besaß einen unglücklichen Sprachfehler, ein leichtes Lispeln. Das machte ihn in Brighton, obwohl das Klima zwischen Lehrerinnen und Zöglingen angenehmer war, zur Zielscheibe für die Mitschüler. Heute würde man von Mobbing sprechen. Die Jungen warfen mit Cricketbällen nach ihm, was er noch in hohem Alter seinem Leibarzt Lord Moran auftischte. Einmal musste er sich vor den anderen voller Angst hinter einem Baum verstecken, ein erniedrigender Vorfall, wie er dem Arzt erzählte, aber doch so etwas wie ein Bildungserlebnis, das Lord Moran so beschrieb. Er war entschlossen, eines Tages so hart und zäh zu werden wie seine Widersacher. Während er heranwuchs, nahm er jede Gelegenheit wahr, seinen Willen, ebenso hart zu werden, zu testen. Ein bekannter britischer Psychiater, Sir Anthony Storr, schrieb 1969 in einem Beitrag zu dem Sammelband Churchill, Four Faces and the Man, Ehrgeiz ist in Churchills Fall ein zwanghafter Drang, die direkte Folge von frühem elterlichen Entzug. Wenn ein Kind nur eine geringe Überzeugung von seinem Wert besitzt, wird dies es dahin bringen, die Anerkennung und den Beifall zu suchen, die sich bei außerhalb der Familie draußen erzielten Leistungen einstellen. Beim Studium der Entwicklung Churchills folgerte Storr, wir haben einen Menschen vor uns, der, obwohl von Natur aus weder stark noch sonderlich mutig, sich bewusst wieder das Erbe seines Temperaments oder seiner physischen Fähigkeiten formte. Man muss daraus schließen, dass seine Aggressivität, sein Mut und sein Bedürfnis nach Vorherrschaft nicht in ihm angelegt waren, sondern einer bewussten inneren Entscheidung und einem eisernen Willen entsprangen. Bald werden wir in Churchills Leben einem auffallenden Paradox begegnen, auf das an dieser Stelle vorausgewiesen sei. Obwohl ein Freund von Luxus und Wohlleben, rang er sich immer wieder Erlebnisse großer Entbehrung ab, als wollte er sich das Leben von Mal zu Mal besonders unbequem machen. Testfälle eisernen Willens, so Storr, auch große Mutproben wurden ihm zur Gewohnheit. Das zeigte sich schon in seinem Aufbegehren gegen den sadistischen Schuldirektor in Ascot. An der Grenze zu Afghanistan sowie im Sudan wirft er sich 1897 und 1898 unter Vernachlässigung der eigenen Sicherheit dem Gegner in den Weg, dort den Paschtun, hier den Gotteskriegern, den Mahdis. In Pretoria, in Südafrika, wo er von den Buren 1899 gefangen gesetzt wird, wagt er einen Ausbruch, der ihm, dem steckbrieflich Gesuchten, angstvolle Tage beschert, ehe er die Freiheit erlangt. In der Frühzeit des Flugzeugs nimmt er 1911, 12 als Marineminister Flugstunden, bei denen es mehrmals zu Bruchlandungen kommt. 1915, das Dardanellen-Desaster hat gerade zu seiner Entlassung als Marineminister geführt, meldet er sich freiwillig an die Front in Flandern. Und was er an Flugkilometern im Zweiten Weltkrieg absolvieren wird, als Mann über 65 in zum Teil ungeheizten Maschinen und unter höchster Gefahr, spricht jedem Bedürfnis nach Bequemlichkeit Hohn. Ein Charakterprofil, an dem Churchill von früh auf arbeitete. Im April 1888 kommt das Internat Harrow auf ihn zu. Der Vater hat ihn dort in den sogenannten Armeekurs gesteckt, der die Schüler auf die Königliche Offiziersschule in Sandhurst vorbereiten soll. Der Knabe hatte immer leidenschaftlich mit seinen 1500 Bleisoldaten gespielt und groß angelegte Manöver mit ihnen durchgeführt, sodass er Fragen des Vaters, ob es ihn vielleicht zum Militär dränge, enthusiastisch mit Ja beantwortete. Doch in Harrow fällt er wieder durch laxes Betragen, mangelnde Selbstdisziplin und Verletzung der Hausordnung auf, wobei ihn die allgegenwärtige Rute gelegentlich als Bestrafung ereilt. Mathematik und Latein sind ihm ein Greuel. Überhaupt, wo nicht meine Vernunft und Vorstellungskraft beteiligt waren. Da wollte oder konnte ich nicht lernen, erinnerte er sich mehr als 40 Jahre später. Und doch stimmt nicht ganz, was er die Leser seiner Jugenderinnerungen glauben machen wollte. Dass die Schulzeit insgesamt nicht nur die am wenigsten angenehme, sondern auch die unergiebigste Periode meines ganzen Lebens war. Auf Harrow traf das nicht zu. Churchill unterschlägt, was er dort schließlich doch lernte. Vor allem den Bau eines gelungenen englischen Satzes. Auch Geschichte und Chemie, Fächer, die seine Fantasie ansprachen. Im Schularchiv von Harrow findet sich ein langer Essay des 14-Jährigen über das Thema, wie er sich den Verlauf eines künftigen Krieges zwischen Russland und England vorstelle. Sein Englischlehrer war beeindruckt. Wer wünschte sich nicht einen Schüler, der sich bereitwillig in das Geheimnis guter Prosa einführen ließ? In seinem Erinnerungsbuch von 1930 schreibt Churchill: Der Aufbau eines gewöhnlichen englischen Satzes ging mir in Fleisch und Blut über. Dazu kam sein außergewöhnliches Gedächtnis, vor allem bei Gedichten. Nach dem ersten Jahr in Harrow meldete der Direktor an den Vater, sein Sohn habe einige große Talente und seine Arbeit mache Fortschritte. In Harrow entdeckte er, was er konnte, aber die anderen nicht. Schreiben, notierte sich Lord Moran. Und Churchill träumte davon, ein großer Redner zu werden wie sein Vater, in dessen besten Parlamentsauftritten, und das House of Commons zu beherrschen. Auch sportlich ging es mit ihm trotz häufig angeschlagener Gesundheit voran. Teamsport war zwar nicht seine Sache, aber er entwickelte sich zu einem guten Schwimmer und Schützen und gewann 1892 die Fechtmeisterschaften der englischen Public Schools. Vielleicht sollte man an dieser Stelle die Mär von No Sports demolieren, die Churchill selbst gerne kolportierte als angebliche Voraussetzung seiner Langlebigkeit. Das war eines dieser beliebten Spiele mit seinem öffentlichen Image, die er sich leistete. Er war in Wahrheit glänzend im Sattel, was sich in Sandhurst herausstellen sollte, und spielte bis zu seinem 51. Lebensjahr leidenschaftlich Polo. Zum Reiten machte er allen Eltern unter den Lesern seiner Jugenderinnerungen diesen Vorschlag, den er mit Witz kredenzte: Gebt eurem Kind kein Geld, aber gebt ihm Pferde, wenn ihr es euch leisten könnt. Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Junge Leute sind oft zugrunde gegangen durch den Besitz von Pferden oder durch das Wetten auf Pferde, aber niemals durch das Reiten von Pferden. Ausgenommen natürlich, sie brechen sich das Genick. Was aber besonders, wenn es im vollen Galopp geschieht, ein sehr schöner Tod ist. Auf Chartwell, seinem Landsitz in Kent, ließ Churchill sich noch vor dem Zweiten Weltkrieg ein beheiztes Freibad bauen, das er und seine Besucher intensiv nutzten. Das Reiten und das Schwimmen im Meer gab er erst als 70-Jähriger auf. Mangelnde sportliche Bewegung war also kaum Churchills Lebenspraxis oder gar das Geheimnis seiner Langlebigkeit. Die Krankheit des Vaters und Lady Churchills finanzielle Verlegenheiten. Und dennoch eine unglückliche Schulzeit? Dazu trugen die Eltern am meisten bei, die der Schüler unentwegt anbettelte, ihn zu besuchen, meist vergeblich. Die Mutter erschöpfte sich im unendlichen Wirbel der High Society, der Vater war mit seiner politischen Karriere beschäftigt, die freilich bereits im Dezember 1886 abrupt endete, als Lord Randolph nach nur kurzer Zeit als Finanzminister unter dem konservativen Premierminister Lord Salisbury das Handtuch warf. Er wurde nicht mit bestimmten Ministerkollegen fertig, die sich seinen Kürzungsforderungen, besonders beim Militärhaushalt, verweigerten. Salisbury war froh, den sprunghaften, unberechenbaren Mann los zu sein, an dessen quecksilbriger Natur sich viele Parteifreunde rieben. Ein Vorspiel der späteren Probleme seines Sohnes. Über Lord Randolphs Sprunghaftigkeit schrieb der Historiker Alfred Leslie Rose in seiner Studie der Churchills: Er hatte den Defekt des künstlerischen Temperaments, den wir im psychologischen Jargon unserer Tage als manisch-depressive Alternierung diagnostizieren. Ungeheure Hochstimmung und rasende Energie im Auf, Depression und Niedergeschlagenheit im Ab. Solchen Rhythmus finden wir in unterschiedlicher Abstufung bei fast allen Personen kreativer Veranlagung. Bei Lord Randolph trat er deutlicher vor, wie auch später bei seinem Sohn. War dies etwa erblich bedingt, in der langen Linie der Marlboroughs begründet? Schon bei John Churchill, dem großen Feldherrn und späteren ersten Herzog von Marlborough, hatte man sich über ähnlich schwankende Charaktereigenschaften gewundert. Winston Churchills Vater war geradezu ein Musterbeispiel dieser Instabilität, die sich zu hoher Irrationalität steigern konnte. Auch von Winston wissen wir, wie häufig er über seinen schwarzen Hund klagte, diese Verführung zur Depression, die er jedes Mal mit verdoppelter Energie und dramatisch erhöhter Schlagzahl seiner Aktivität in die Flucht schlug. Dieser Teil seiner Veranlagung wurde in jüngster Zeit erneut zum Thema einer umfangreichen Bewertung. In dem Buch des Arztes Andrew Norman, Winston Churchill, Portrait of an Unquiet Mind, das 2012 erschien. Norman fußt im Wesentlichen auf den früheren Forschungen von Anthony Storr und spricht von Churchills lebenslangem Bedürfnis nach Affirmation, das oft unbefriedigt die Pendelausschläge seiner Gemütsverfassung verursacht habe. Man sollte sich aber hüten, zu viel vom Vater auf den Sohn zu schließen, der es letztlich schaffte, über sein Naturell zu triumphieren, während der Vater an dem Seinen zerbrach. Last but not least wurde Lord Randolphs prekäre Disposition noch von ganz anderer Seite verursacht, durch seine Syphilis, die er sich als Student in Oxford durch ein beiläufiges Abenteuer zugezogen hatte und die sein Gehirn nach 1886 allmählich zersetzte, bis zur dementen Paralyse. Mit einer politischen Karriere war es nach seinem Rücktritt vorbei. Er bekleidete nie mehr ein öffentliches Amt und versank in eine langsame Degeneration, von der ihn kein Arzt erlösen konnte. Heilung, die sich Jenny noch 1893-94 von einer Reise mit ihrem Mann nach Ostasien erhofft hatte, trat nicht ein. Er starb mit 45 Jahren am 24. Januar 1895. Am gleichen Kalendertag übrigens wie genau 70 Jahre später sein ältester Sohn. Lord Randolph erlebte noch Winstons zunehmende Schulerfolge in Harrow, die ihn freilich nicht versöhnten. Auch die Abschlussnoten in der Militärakademie Sandhurst reichten für Winston nicht zur Infanterie, wie sein Vater gehofft hatte, sondern nur zur inferioren Klasse der Husaren, zu einer Ausbildung als Kavallerieoffizier, die als Militärlaufbahn der Reichen, aber eher mittelmäßig Begabten galt. Für ein Studium in Oxford oder Cambridge hätten sie erst recht nicht gelangt. Die Kavallerie hatte im Übrigen einen besonderen Nachteil. Ihre Uniformen waren teuer. Man sehe sich die Fotos des 20-jährigen Cornet Churchill aus dem Jahr 1895 an, um zu verstehen, warum Jenny angesichts der Kosten für die Einkleidung des Sohnes gerne zu jammern pflegte. Dessen ungeachtet lebte Lady Churchill nach dem Tod ihres Mannes weiterhin auf großem Fuß, immer am Rand der Verschuldung. Sie wusste zu imponieren, aber hinter ihrer gewinnenden Art, ihrer lebhaften Intelligenz, verbarg sich ein selbstsüchtiger, frivoler Charakter. Der Sohn konfrontierte seine Mutter einmal in rüdem Ton, als er ihr 1898 schrieb: »Du und ich sind in gleicher Weise gedankenlos. Gedankenlos und verschwenderisch.« Wie verschwenderisch fanden Winston und sein 6 Jahre jüngerer Bruder Jack freilich erst spät heraus. 1914 lernte Jack, als er der Mutter bei der Scheidung von ihrem zweiten Mann, George Cornwallis West, mit der Entwirrung von Erbschaftsfragen helfen wollte, das Testament seines Vaters kennen und machte dabei eine böse Entdeckung. Jenny hatte ihren beiden Söhnen einen größeren Teil ihrer Erbansprüche vorenthalten und das Vermögen durch ihren Lebenswandel und einige ruinöse Darlehen, die sie gutgläubig gewährt hatte, verspielt. Jack musste sogar seine Heirat aufschieben, weil er zunächst über zu wenig Mittel verfügte, um eine Familie zu gründen. Jenny heiratete 1919 noch ein drittes Mal als 65-Jährige, ehe sie 2 Jahre später einem Schlaganfall erlag, der Folge einer Teilamputation an ihrem linken, von Wundbrand befallenen Bein. Winston trauerte tief. Bei allen schwankenden Gemütsbewegungen der Mutter war der Sohn ihr in den Jahren seiner militärischen Abenteuer zwischen 1895 und 1900 zum ersten Mal in seinem Leben wirklich nahe gewesen. Jenny wurde ihm damals zur Mentorin und Freundin. Sie mochte ihm und seinem Bruder das Erbe vorenthalten haben, doch hatte sie getreulich die Aufstiegsetappen ihres Ältesten finanziert und für ihn die entscheidenden Kontakte geknüpft, wann immer er auf neue Bewährungsproben sann. Lord Randolph erscheint seinem Sohn. Wir können die frühen Jahre Churchills nicht verlassen, ohne auf ein halluzinatorisches Erlebnis nach dem Zweiten Weltkrieg zu sprechen zu kommen, das einen tiefen Einblick gewährt, wie lange, wie lebenslang diesen Mann die entgangene Nähe vor allem zum Vater beschäftigt hat. Winston Churchill war Lord Randolph durch ferne Bewunderung verbunden, aber immer versagte der Vater seinem Sohn die Anerkennung, um die dieser buhlte. So viel sei zum Verständnis der folgenden Szene vorausgeschickt. Ein neblig kalter Novemberabend, 1947. Churchill, 73 Jahre alt, hat 2 Jahre zuvor die Unterhauswahl und damit sein Amt als Premierminister verloren. Jetzt kann er sich, neben vielen Vortragsverpflichtungen und der Arbeit an seiner Geschichte des Zweiten Weltkriegs, wieder mehr seiner Leidenschaft dem Malen widmen. Er sitzt in dem eigens als Atelier umgebauten Teil eines Gartenhäuschens im Park seines Landsitzes Chartwell in Kent, beschäftigt mit dem Versuch, von einem leicht beschädigten Porträt seines Vaters aus den 1880er Jahren eine Kopie anzufertigen. Die Palette in der Hand dreht er sich wie vom Lufthauch einer Ahnung berührt um und wird seines Vaters, der in einem Lederlehnstuhl sitzt, ansichtig. Eine Unterhaltung entspinnt sich. Lord Randolph will zunächst wissen, was seit seinem Tod 1895 alles geschehen sei. Er gibt sich schockiert über die Nachricht, dass in Großbritannien inzwischen die sozialistische Labour Party regiert, und wundert sich, wie es unter solchen Umständen noch eine Monarchie geben könne. »Hat Winston«, so fragt der Vater ihn, »seinen Unterhalt durch Malen verdient?« »Nein«, so dessen Antwort, »ich schreibe Bücher und Artikel für die Presse.« Im weiteren Verlauf erwähnt Lord Randolph die Schwierigkeiten seines Sohnes in der Schule und welche gestelzten Briefe er ihm geschrieben habe. »Ich wollte nie mit einem Jungen wie dir über Politik sprechen.« Er habe angenommen, dass Winston bei seiner Liebe zu den Bleisoldaten eine Karriere in der Armee machen würde. »Ich war Major in der Kavallerie«, erinnert Winston ihn. Der Vater ist nicht beeindruckt. Lord Randolph will dann mehr über die Kriege und die Regime des neuen Jahrhunderts erfahren. »Hat Russland noch einen Zaren?« »Ja«, so der Sohn, »aber er ist kein Romanow mehr, jedoch viel mächtiger, viel despotischer. Als Resultat des letzten Krieges liege Europa in Ruinen. Viele seiner Städte sind unter den Bomben wie weggeblasen worden. und Millionen von Menschen seien umgekommen. Man hat sie in Pferche gedrängt, wie auf den Schlachthöfen Chicagos. 10 europäische Hauptstädte seien jetzt in russischer Hand. Es sind Kommunisten, weißt du. Karl Marx und das alles. Es kann sehr gut sein, dass ein noch schlimmerer Krieg herannaht. Ein Krieg des Ostens gegen den Westen. Ein Krieg der liberalen Zivilisation gegen die mongolischen Horden. Der Lord staunt, wie sein Sohn die Geschichte des 20. Jahrhunderts beherrscht, wie gut er alle diese Ereignisse erfasst. Natürlich bist du inzwischen zu alt für so etwas, fährt er fort, aber wie ich dir so zuhöre, frage ich mich, warum du nicht in die Politik gegangen bist. Du hättest eine Menge helfen, dir vielleicht sogar einen Namen machen können. An diesem Punkt versucht Lord Randolph, sich eine Zigarette anzuzünden, aber beim Bewegen des Streichholzes verschwindet die Erscheinung. Churchill diktierte einen Bericht über dieses Erlebnis, legte ihn aber dann unveröffentlicht beiseite. Erst ein Jahr nach seinem Tod, am 30. Januar 1966, ließ sein Sohn Randolph den Text im Sunday Telegraph erscheinen. Die Episode lässt tief blicken. Vergeblich hatte Churchill in seiner Jugend um die Gunst des Vaters geworben, der ihn oft rücksichtslos von sich stieß. »Ich hatte 3 oder 4 vertrauliche Unterhaltungen mit ihm«, gab der Sohn in »My Early Life« ungeschützt zu. »Da war keine innere Beziehung.« Der Vater hielt nicht viel von den schulischen Fähigkeiten seines Ältesten und noch weniger von dessen unbekümmerter Lebenseinstellung. Im Sommer 1893, als sich Churchill nach der Schule mit dem Versuch quälte, in Sandhurst aufgenommen zu werden, was erst nach 2 Anläufen und intensiver Nachhilfe gelang, schrieb Lord Randolph ihm einen seiner gestelltsten Briefe, brutal in seiner Offenheit. »Wenn du dir nicht verkneifen kannst, dieses liederliche, nutzlose und unprofitable Leben zu führen, wie schon während deiner Schulzeit und danach, dann wird aus dir nichts Besseres als ein gesellschaftlicher Tunichtgut. Einer dieser Hunderten von gescheiterten Public-School-Leuten. Und du wirst zu einer schäbigen, unglücklichen und sinnlosen Existenz degenerieren.« Es ist ein Wunder, dass der Jugendliche unter dieser Einschätzung durch den Vater nicht verkümmerte, vielmehr geradezu angespornt wurde, sich ihm gegenüber zu beweisen. Ja, der neurotische, unberechenbare, zum Scheitern verurteilte Lord Randolph muss zu den wichtigsten Einflüssen gezählt werden, die Churchill in eine politische Laufbahn gedrängt haben. Klingt beim Sohn nicht gelinde Genugtuung zu später Geisterstunde an, wenn der Vater bemerkt, du hättest dir vielleicht sogar einen Namen machen können, nachdem Winston eine Weltberühmtheit geworden war? Statt an ihm zu zerbrechen, ist der junge Heißsporn an seinem Vater nur gewachsen und widmete ihm 1906 sogar seine erste historische Meisterleistung, Lord Randolph Churchill, eine 2-bändige Biografie. Sie ist eine der wichtigsten Quellen zum Verständnis von Churchills politischem Werdegang und wird uns an anderen Stellen dieser Erzählung noch eingehend beschäftigen. Aber die persönlichen Schwächen des Vaters überging Churchill in seiner Biografie oft pietätvoll. Über den Aylesford-Skandal zum Beispiel erfährt man in diesem Werk so gut wie nichts. Und was der Autor andeutet, kann uns beim Nachlesen nur als geradezu komischer Versteckversuch erheitern. Lord Randolph, so steht da, mischte sich mit bedenkenloser Parteinahme in einen Streit seines Bruders und zog sich das tiefe Misstrauen einer hochgestellten Persönlichkeit zu. Die modische Welt lächelte nicht mehr, mächtige Feinde legten es darauf an, ihn zu demütigen. Das tiefe Misstrauen einer hochgestellten Persönlichkeit als Beschreibung des königlichen Bannfluches, der Randolph und die Marlboroughs damals ereilte, das ist schon ein hübsches Beispiel begnadeter Retuschierung. Immerhin, bedenkenlose Parteinahme, das beschreibt das impulsive Naturell des Vaters dann doch ziemlich genau und markiert gewisse Züge in der psychologischen Veranlagung des Sohnes nicht weniger treffend. Das Abenteuer beginnt. Soldat, Autor, Politiker. Fest im Sattel. Sandhurst. Nach seinem Schulabschluss in Harrow 1892 suchte der junge Mann Sir Felix Salmon auf, den berühmtesten britischen Kehlkopf-Spezialisten der Zeit, um sich von seinem Sprachfehler, bei dem aus S meist ein leichtes Sch wurde, befreien zu lassen. Der Arzt riet davon ab, die Sehne zu durchschneiden, die seine Zunge fesselte, und das leichte Lispeln blieb bis zum Ende die unverwechselbare Eigentümlichkeit von Churchills Aussprache. Wie viele Zeitgenossen veröffentlichte auch Sir Felix seine Erinnerungen, in denen er den Besuch des jungen Aristokraten in seiner Praxis festhielt. Churchill habe ihm verraten, ich plane nach Sandhurst zu gehen und mich danach einem Husarenregiment in Indien anzuschließen. Aber es ist natürlich nicht meine Absicht, ein bloßer professioneller Soldat zu werden. Ich will nur etwas Erfahrung sammeln. Eines Tages werde ich ein Staatsmann, wie mein Vater. Ein erstaunlicher Lebensentwurf des 18-Jährigen. Er lässt es nicht damit bewenden, von seiner nächsten Etappe zu sprechen, der Militärakademie Sandhurst, die schon prominent genug war, sondern blickt bereits über seine militärische Laufbahn hinaus. Und mit dem Selbstvertrauen, das Alfred George Gardiner 16 Jahre später als hervorstechendstes Merkmal Churchills ausmachen wird, mit dieser Verachtung fürs Sich-Verstecken bekennt der arrogante junge Mann, eines Tages werde ich ein Staatsmann, wie mein Vater. Ein wenig an dieser Attitüde ist freilich auch das Selbstbewusstsein des Abkömmlings aus aristokratischem, wenn auch lädiertem Stamm, in dem der alte Reflex wieder aufscheint, sich zu bewähren und seinem Land in verantwortlicher Stellung zu dienen. Solches wurde schließlich den Zöglingen der Public Schools, neben den Schlägen mit der Rute, gezielt eingebläut. Noch heute wimmelt es in den Spitzen der britischen Politik von Absolventen aus Eton und anderen privilegierten Schulen nebst den dazugehörigen Colleges in Oxford und Cambridge. Keines von diesen aber hat Churchill je besucht. Und das genau ist das Überraschendste an seinem Bekenntnis. Ein künftiger Staatsmann, wie der junge Harrow-Absolvent ihn sich ausmalte, hätte damals auf jeden Fall den Weg über Oxbridge nehmen müssen. Auch der Vater hatte schließlich Oxford besucht und am Merton College in Jura und Geschichte graduiert. Aber Winston überspringt diese Station. Und zwar nicht nur, weil sein Harrow-Abschluss für den Eintritt in eine Elite-Universität nicht gereicht hätte. Er geht stracks von der soldatischen Erfahrung zum Staatsmann über. Das aber war in der britischen Politik seit dem Herzog von Wellington nicht mehr vorgekommen. Was machte den jungen Mann so selbstsicher? Mit welchem Rüstzeug betrat er seine Laufbahn? Sandhurst, mit einer Ausbildungszeit von nur 18 Monaten, stellte kein Problem für ihn dar, außer dass er für Bälle und andere gesellige Veranstaltungen nie genug Geld hatte. Die einzige Beschwerde seitens der Lehrer betraf seine Unpünktlichkeit, eine Untugend, die er in späteren Jahren noch zu verfeinern wusste. Aber seine Leistungen im Unterricht verbesserten sich dramatisch. Er erhielt sehr gute Noten für Taktik, Befestigungsbau und Militärtopographie und eine exzellente Benotung seiner Reitkünste, was eine Empfehlung für den künftigen Kavallerieleutnant war. Der Dienst brachte damals täglich 8 Stunden im Sattel mit sich. Reiten zu können wurde für Churchill eines der wichtigsten Dinge der Welt, wie er in seinen Jugenderinnerungen schreiben würde. Strategie als Fach dagegen hielt er für überbewertet. Sie sei doch nur eine Sache des Common Sense, meinte er. Man lege die Elemente eines strategischen Problems dem klarsichtigen Kopf eines Zivilisten mit erstklassigen Fähigkeiten und genügend Fantasie vor, der würde schon auf die richtige Lösung kommen. 3-mal darf man raten, an wen Churchill hier wohl gedacht haben mag. Die Maxime leitete ihn auch als Marineminister 1915 beim Dardanellenunternehmen. Doch standen ihm dabei zu viele Hindernisse im Weg, nicht zuletzt sein eigenes Ungestüm. Und so endete dieses Kapitel im Fiasko. Im Zweiten Weltkrieg dagegen lag er mit seiner Einstellung, Strategie sei Common Sense, häufiger genau richtig. Allerdings vermied er weitere Fiaskos nur, weil im Generalstab Militärs waren, denen er gestattete, ihm oft und entschieden zu widersprechen. Das Abschlussexamen in Sandhurst bestand Churchill als 20. von 130 Jahrgangsteilnehmern. In seinen Jugenderinnerungen verschob er das Resultat auf einen schmeichelhafteren 8. Platz unter 150 Absolventen. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass Churchill, körperlich und intellektuell gefordert, sich auf der Militärakademie bewiesen hatte, dass ich die Dinge, auf die es ankam, schnell genug lernen konnte. Rasches Erfassen jeglicher Materie sollte ihn in seiner politischen Laufbahn immer wieder auszeichnen. Einen Monat vor dem Abschluss in Sandhurst erlag sein Vater der progressiven Gehirnparalyse, dem Endstadium der Syphilis. Alle meine Träume von Kameradschaft mit ihm, schrieb Churchill später, vom Eintritt ins Parlament an seiner Seite, von ihm unterstützt, waren zu Ende. Mir blieb nur, seinen Zielen nachzustreben und die Erinnerung an ihn zu rehabilitieren. Das war mehr als die übliche Pietät, die ein Sohn dem Gedächtnis des Vaters gegenüber bei dessen Tod empfindet. Die Rehabilitation, die sich Winston vornahm, griff tiefer. Sie berührte den Grund seiner Verbitterung über die Behandlung des Vaters durch die eigene Partei, die Konservativen. Die hatten, so sah es der Sohn, keinen Begriff von den progressiven Ideen des großen Redners und Politikers gehabt und lohnten diesem seine Reformbemühungen mit kalter Missachtung. An diesem idealisierten Bild sollte Churchill schließlich das Bild von sich selbst entwickeln, wie die zweibändige Biografie über den Vater, 10 Jahre später erschienen, verriet. Das Bild eines Außenseiters, der über bloße Parteiklüngel hinausgreift und sich als eigene Kraft definiert. Damit ist jetzt auch unsere Frage, was den jungen Mann beim Blick auf die Zukunft so entschieden und selbstgewiss aussehen ließ, fürs Erste beantwortet. Auf dem Weg zum Staatsmann lag der Wille zum Schreiben. Schreiben würde er über die Erfahrungen des eigenen abenteuerlichen Lebens, das zu führen er auf dem Sprung war, über den Vater und dessen Wirken als Vorbild für die eigene politische Laufbahn. Dahin würde es ihn ziehen, wie Churchill schon zu Beginn seiner 5-jährigen Militärzeit wusste, ohne dass ihm die Einzelheiten vor Augen stehen konnten. »Das politische Spiel ist ein sehr schönes«, schrieb er an seine Mutter aus Aldershot bei London, dem Quartier des 4. Husarenregiments. »Man müsse nur ein gutes Blatt in der Hand haben, ehe man sich da hineinstürzt.« »Spiel und ein gutes Blatt«, das sind die Vokabeln eines jungen Hasardeurs. Das Jahr 1895 bedeutete für den 20-Jährigen einen endgültigen Abschied von Kindheit und Jugend. Denn im Juli starb auch seine geliebte Nanny und Ersatzmutter, Mrs. Everest. 2 Figuren, die sein Leben mitbestimmt hatten, waren nicht mehr unter den Lebenden. Die eigene Ausfahrt konnte beginnen. Von nun an war ich Herr meiner Geschicke. Keine Zuchtroute, keine Fremdbestimmung mehr. Der Eigenwillige setzte sich durch. Vorspiel auf Kuba. Erfahrung und Abenteuer waren in der britischen Armee eine äußerst seltene Sache geworden, lesen wir in Churchills Jugenderinnerungen. Im Abendlicht des viktorianischen Zeitalters sah es im britischen Weltreich in der Tat recht friedlich aus. War der Krieg etwa ausgestorben? Wohin mit dem Heißhunger auf Kampf und Bewährung? Ein Jammer, so reflektierte der 55-Jährige 1930 mit leichtem Imponiergehabe, dass es mit den Kriegen zwischen zivilisierten Völkern endgültig vorbei war. Wäre man nur 100 Jahre früher geboren worden, wie herrliche Zeiten hätte man da erlebt, wie schön sich vorzustellen, man wäre 1793 erst 19 Jahre alt gewesen und hätte noch mehr als 20 Jahre Krieg gegen Napoleon vor sich gehabt. Da die Welt immer friedlicher und vernünftiger wurde und demokratisch dazu, war es mit den großen Tagen vorbei. Ein Glück nur, dass es noch wilde und barbarische Völker gab. Der junge Soldat schaute sich um, wo noch Mutproben und Abenteuer zu haben wären. Das Leben war kurz. Viel Zeit schien den Marlboroughs offenbar nicht gegeben, wie Churchill glaubte. Der Vater war mit 45 Jahren gestorben. Der 8. Herzog, der notorische Onkel George, 1892 mit 48. Nirgends fiel ein Schuss. Nein, doch in Kuba, das zum spanischen Kolonialbesitz gehörte und wo es darum ging, einen Aufstand der örtlichen Guerilla niederzuschlagen. Guerillakrieg hatte in Sandhurst und Aldershot nicht auf dem Programm gestanden, Aber hier lauerte wenigstens Gefahr. Also nutzte Churchill die dienstfreien Wintermonate, um nach Havanna aufzubrechen, in Begleitung eines Kameraden. Ebenso wichtig wie Kriegserfahrung war dem Leutnant Churchill freilich auch die Möglichkeit, darüber zu schreiben. Der Londoner Daily Graphic gab ihm die Chance, sich zu testen, obwohl sich die englische Öffentlichkeit nicht sehr für den kubanischen Aufstand interessierte. Aber der junge Husar schaffte es immerhin, Neugier zu wecken. Insgesamt 5 Beiträge des Kriegsreporters Winston Churchill kamen in den 8 Tagen auf der Zuckerrohrinsel zustande, für 5 Pfund pro Artikel. Es war der tastende Anfang einer Reporterkarriere, die Churchill binnen 5 Jahren an die Spitze der englischen Kriegsberichterstatter bringen sollte, gleichrangig neben den berühmtesten Namen seiner Zeit, William Howard Russell von der Times und George Warrington Stevens von der Daily Mail, dem neu gegründeten Boulevardblatt. In Lebensgefahr gerieten Churchill und sein Begleiter in Kuba wohl nicht, auch wenn er an einer Stelle seiner Jugenderinnerungen orgelt: »Die Kugeln summten über unsere Köpfe hinweg und schlugen klatschend in die aufseufzenden Palmenbäume.« Da sprach, wie Peter Alter in Winston Churchill »Leben und Überleben« treffend bemerkt, der effekthaschende Kriegsberichterstatter einer Londoner Zeitung. Es war der 30. November 1895, Churchills 21. Geburtstag. Manche Erkenntnisse des Draufgängers und Journalisten reichten allerdings auch tiefer. Sie verraten, wie widersprüchlich es in Churchills Denken zugehen konnte. Einerseits stand er unverrückt auf der Seite des Empire und anderer Kolonialmächte. Aber seinen Lesern vertraute er auch an: »Je mehr ich von Kuba sehe, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass die endliche Forderung nach Unabhängigkeit eine nationale und einstimmige ist.« Es gab also Grenzen für das wohltätige Wirken des Imperialismus. Aus der Kuba-Episode nahm Churchill 2 lebenslange Gewohnheiten mit, die geradezu ikonische Bedeutung für ihn gewinnen sollten: die Zigarre, am liebsten eine Havanna, sowie die kräftekonservierende, für ihn unverzichtbare Siesta. Seinen Einsatz als Militär resümierte er in »My Early Life« etwas hölzern. Er sah darin eine Art persönliche Generalprobe, durch ein in sich abgeschlossenes Experiment festzustellen, ob ich solchen soldatischen Ansprüchen auch gewachsen war. Das war der richtige Maßstab am falschen Objekt. Die eigentliche Probe aufs Exempel sollte erst noch kommen. Unmittelbar vor den Tagen auf Kuba nahm Churchill die Gelegenheit wahr, zum ersten Mal das Land seiner zweiten Herkunft zu besuchen, Amerika. Auch im Anschluss an Kuba reiste er noch einmal nach New York. Gastgeber und Quartiermeister in seinem Apartment an der 5th Avenue war der Anwalt und Kongressabgeordnete der Demokraten Burke Cochran, ein verflossener Liebhaber seiner Mutter und, was mehr wog, ein berühmter Redner und Politiker seiner Zeit. Begierig ließ Churchill sich von Cochran in die Geheimnisse der Eloquenz einführen. Später bekannte er, diesem irisch-amerikanischen Politiker verdanke er viel von seiner eigenen Redetechnik: umgangssprachliche Ausdrücke, Pointen, das Mark und die Rundheit, Antithesen und Verständlichkeit. Zur Vorbereitung auf die Begegnung mit Cochran hatte der Besucher mehrere Reden des berühmten Mannes nach den Zeitungsberichten auswendig gelernt. Ähnlich bereitete er sich bald anhand vollständig memorierter Reden des Vaters auf seine politische Laufbahn vor. Auf sein Gedächtnis konnte sich Churchill verlassen. Es speicherte alles wie ein Computer. Noch 1955, im Alter von 80 Jahren, und kurz vor seinem endgültigen politischen Ausscheiden traf Churchill in London auf einem Abendempfang mit dem amerikanischen Politiker Adlai Stevenson zusammen, der 1952 gegen Dwight D. Eisenhower im Kampf um das Präsidentenamt angetreten war und es 1956 erneut versuchen sollte. Stevenson wollte wissen, was Churchills rhetorischen Stil beeinflusst habe. »Amerika und Burr Cochran«, so kam die Antwort ohne ein Zögern. »Cochran brachte mir bei, wie man jede Note der menschlichen Stimme einsetzen solle, wie an der Orgel. Er konnte auf jeder Gefühlslage spielen und mit seiner Stimme auf politischen Veranstaltungen Tausende in den Bann schlagen. Woraufhin der alte Mann vor dem amerikanischen Besucher mehrere Absätze aus Cochrans Reden zitierte. 60 Jahre nachdem er sie gelesen und memoriert hatte. Stevenson war sprachlos. Indien. Ein Autodidakt holt Bildung nach. Churchills Einheit, das 4. Husarenregiment, wurde im Herbst 1896 nach Südindien versetzt, in die Garnison von Bangalore. Sie lag 1000 Meter über dem Meeresspiegel, das Klima war erträglich, der Dienst leicht, das Leben für einen privilegierten Offizier höchst komfortabel. Churchill stand ein eigener Bungalow zur Verfügung, dazu seine Polo-Pferde und natürlich ein Butler, ein Reitknecht und etliche Dienstboten. Die Versuchung war groß, die Wochen und Monate zwischen Oktober 1896 und Mai 1897 mit Müßiggang und Polospielen zuzubringen, Churchills sportlichem Hauptvergnügen. Dass er dieser Versuchung, das Polo ausgenommen, nicht erlag, spricht sehr für den selbstsicheren Mann, den wir bisher kennengelernt haben. Doch in einer Hinsicht war er keineswegs selbstsicher, seinem Mangel an Bildung. Der überkam ihn plötzlich wie eine beunruhigende Entdeckung. Jetzt gab es nur eines: Lernen, lernen, lernen. Ich hatte einen großen Wortschatz zusammengetragen, verriet er in seinen Jugenderinnerungen. Ich liebte Worte und hatte ein Gefühl für ihre Verwendung, aber ich ertappte mich dabei, dass ich Worte verwendete, deren genauer Sinn mir nicht völlig klar war. Ich besaß, wie ich jetzt erkannte, von vielen großen Wissensgebieten nicht einmal die nebelhafteste Kenntnis. Ein Autodidakt machte sich also daran, Bildung nachzuholen. Ausgerechnet in Indien, wo weit und breit keine Bibliothek bereitstand, sein Defizit auszugleichen. Also musste die Mutter helfen, mit Bücherpaketen am laufenden Band, was sie bereitwillig tat. Jenny hatte ihrem Sohn ohnehin geraten, sich neben Polo und Exerzieren durch Lektüre weiterzubilden. Er würde sonst Zeit seines Lebens bereuen, dies in jungen Jahren nicht getan zu haben. Genauso sah es auch Winston. Es wird wenige junge britische Kavallerie- oder auch Infanterieoffiziere des ausgehenden 19. Jahrhunderts gegeben haben und auch kaum Absolventen der englischen Elite-Universitäten, die in wenigen Monaten einen ähnlich umfassenden Lektüre-Kanon bewältigten wie der Sohn Lady Churchills in dieser Zeit. Die Schiffspost brachte Macaulays Geschichte Englands 12 Bände, Gibbons Decline and Fall of the Roman Empire 8 Bände, Platon, Aristoteles, Schopenhauer, Malthus und Darwin. Auch Saint-Simons Memoiren oder Pascals Briefe in die Provinz waren dabei, ebenso wie Adam Smiths Wealth of Nations. Ein eklektisches Pensum, ein Kaleidoskop der Kultur ohne erkennbaren Leitfaden. Die Kameraden spielten Karten oder überließen sich dem Nichtstun. Er studierte. Besonders fasziniert war der junge Husar von »The Martyrdom of Man«, einem umstrittenen, aber vielgelesenen Traktat des Historikers und Philosophen William Winwood Reed, der den Gang der Geschichte und den Fortschritt der Menschheit außerhalb des etablierten Christentums festzumachen suchte. Das kam Churchills eigener Einstellung entgegen. An die Stelle von verfasster Religion, zu der er keinen Zugang fand, setzte er, Reed folgend, den Glauben an den historischen Fortschritt, mit starker Betonung der zivilisatorischen Mission Großbritanniens und des britischen Empire, wie Paul Addison in Churchill, The Unexpected Hero, hinzufügt. Dies wurde bei ihm begleitet von einem mystischen Glauben an das Wirken der Vorsehung, der mit Zynismus und Niedergeschlagenheit wechselte. Er war geneigt anzunehmen, dass die Vorsehung in bestimmten Momenten interveniert habe, um sein Leben zu retten, damit sich sein Schicksal, was immer damit gemeint war, erfüllen könne. Auch jenseits dieser Intimbeziehung zwischen dem Glühwurm und dem Demiurgen nahm Churchill den Allerhöchsten gerne in Anspruch, wenn er sich einen Reim auf bestimmte Episoden der Zeitgeschichte machen wollte, meist mit einem ironischen Unterton. So erklärte er gegenüber Leo Amery, einem Tory-Politiker, der ihn 1929 auf einer Schiffsreise in die USA begleitete, was dafür spreche, dass es einen Gott gebe, die Existenz von Lenin und Trotzki, für die es eine Hölle braucht. So Emery in seinem Tagebuch. Am Vorabend des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion im Juni 1941 meinte Churchill im Gespräch mit seinem Adlatus Colville, selbst in dem Fall, dass Hitler sich zur Eroberung der Hölle entschlösse, würde er, Winston, zumindest ein freundliches Wort für den Teufel einlegen. Zu irgendeiner, wie auch immer gearteten Religion addierten sich solche Bemerkungen allerdings nicht. König und Vaterland, und zwar in dieser Reihenfolge, das ist Winstons ganze Religion, resümierte Lord Moran. Der junge Leutnant machte sich in Indien keine Illusion über die recht merkwürdige Art der Bildung, die er da aufsaugte, wie er in seinen Jugenderinnerungen 1930 rekapitulierte. Merkwürdig war sie zum einen, weil ich mit leerem und hungrigem Geist und ziemlich kräftigem Kiefer alles verschlang, was mir unter die Finger kam. Und zweitens, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, das ist bereits überholt, du solltest die Antwort daraus bei so und so lesen oder über diesen Gegenstand gibt es ein weit besseres Werk und so fort. Mit anderen Worten, keine kritische Methode, wie sie in einem Universitätsstudium zur Anwendung gekommen wäre, begleitete Churchills Versuch, sich Allgemeinwissen anzueignen. Aber der Churchill, den die Welt kennenlernte, hätte in den Mühlen einer kritischen Methode nicht die Sprache gefunden, die ihn berühmt machte. So aber konnte sein rhetorischer Enthusiasmus ungehindert strömen. Auch der Politiker, der Churchill werden wollte, wie er gegenüber Sir Felix Salmon bekannt hatte, lief sich in Indien warm für den angestrebten Lebenslauf. Das geschah anhand etlicher Bände des Annual Register of World Events, eines von Edmund Burke im 18. Jahrhundert gegründeten Periodikums, das unter anderem die wichtigsten im Unterhaus gehaltenen Reden im Wortlaut wiedergab. Churchill vertiefte sich in die Argumente aus jüngster Zeit, um an ihnen seinen politischen Verstand zu wetzen. Er bemerkte, wo der Redner seiner Meinung nach irrte, wo eine Rede völlig missraten war oder wo andererseits eine Pointe besonders gut saß und welche Rede man gewinnbringend auswendig lernen sollte. Hier begegnete er auch den fulminanten Kadenzen seines Vaters aus dessen parlamentarischer Blütezeit und prägte sie sich ein. Er malte sich aus, mit welchen Waffen er selbst gegen das politische Establishment gefochten hätte und deklamierte laut seine Antworten, als müsste er sie am folgenden Tag im Unterhaus vortragen. Die sorgfältige Vorbereitung ausgearbeiteter Reden wurde später zu seiner Spezialität, da ihm jede Spontaneität des Vortrags abging. Churchill musste seine Reden mühevoll und manchmal über Tage hinweg vorbereiten, bis er sie Wort für Wort auswendig beherrschte und mit dem gewählten Duktus des Vortrags Eindruck machen konnte, ob im Wahlkampf oder im Unterhaus. In einem Essay aus jenen Jahren über das Baugerüst der Rhetorik, The Scaffolding of Rhetoric, der zu Lebzeiten Churchills nie gedruckt wurde, kam er im Gedenken an seinen Vater zu dem Schluss, verlassen von seiner Partei, verraten von seinen Freunden, seines Amtes entkleidet, bleibt doch jeder, der über die Macht der Rede verfügt, weiterhin eindrucksvoll. Eine Vorankündigung der eigenen Lebensgeschichte. In den Schluchten der Patana. Die Macht der Rede stellte Churchill im Sommer 1897 während mehrerer Monate in der Heimat sogleich auf die Probe. Es war das Jahr des diamantenen Thronjubiläums von Königin Victoria. Nahe der westenglischen Stadt Bath fand im Juli ein Sommerfest der Primrose League statt, einer von seinem Vater gegründeten Gruppierung, mit der Lord Randolph die Tories für den Liberalismus gewinnen wollte, damit der Fortschritt nicht allein die Pfründe der liberalen Partei unter ihrer Galionsfigur Gladstone bleibe. Auf dieser Veranstaltung zog Winston in einem 20-minütigen Auftritt alle Register seiner Rhetorik, die er beim Studium des Annual Register eingeübt hatte, und legte sich mächtig für ein gerade im Parlament behandeltes Gesetz zur Arbeiterwohlfahrt ins Zeug. Der britische Arbeiter habe mehr von der steigenden Flut der Tory Democracy zu erwarten, so intonierte er, als von der ausgetrockneten Regenrinne des Radikalismus. Im englischen Wortlaut kommt das Spiel mit der Alliteration, die Churchill als effektvolles Moment seiner Eloquenz lebenslang gern einsetzte, noch besser zum Tragen. The dried-up drainpipe of radicalism. Lachen und laute Zurufe belohnten ihn für diesen Satz. Und so erging es ihm auch mit anderen ausgefallenen Formulierungen. In der Presse erschienen erste Berichte über diese neue Figur auf der politischen Bühne. Mit einer Sprache, die so gar nicht von den abgedroschenen politischen Phrasen der Zeit verdorben war, konnte man offensichtlich Eindruck machen. Gut reden zu können, das war schon einmal sehr nützlich. Aber noch fehlte dem Leutnant die Bewährung im Krieg. Kuba konnte es nicht gewesen sein. Dazu war es zu beiläufig gewesen. Aber an der indischen Grenze zu Afghanistan, Pakistan als eigenes Land wird es erst 1947 geben, übten Paschtun, also Patana-Stämme, einen Aufstand, zu dessen Unterdrückung die britische Regierung ein aus 3 Brigaden bestehendes Expeditionskorps aufgestellt hatte, die Malakand Field Force, unter dem Befehl von General Sir Bindon Blood. Churchill zögerte nicht lange, ließ alle Einladungen zu Feiern um das diamantene Thronjubiläum Königin Victorias fallen und bat den General telegrafisch, sich ihm unterstellen zu dürfen. Da in seinem Stab alle Positionen besetzt waren, riet Sir Bindon dem jungen Husarenleutnant, sich einen Auftrag als Kriegsberichterstatter zu besorgen. Solche Ausflüge ins journalistische Metier waren damals noch erlaubt, auch wenn außer Churchill kaum ein Offizier im Dienst diese Möglichkeit wahrnahm. Wieder wurde die Mutter mit ihren Kontakten und Überredungskünsten eingeschaltet, und während Churchill schon unterwegs nach Indien war, um sich von seinen Vorgesetzten Erlaubnis für den Einsatz im gebirgigen Nordwesten geben zu lassen, wurde Jenny mit dem Daily Telegraph handelseinig für ein Honorar von 5 Pfund pro gedruckter Spalte. Winston war empört. Hätte die Mutter nicht mehr aushandeln können, ließ er sie wissen. Wie Dr. Johnson schon sagte, niemand außer einem Dummkopf hat jemals geschrieben, außer für Geld. Was den angehenden Korrespondenten am meisten aufbrachte, war, dass unter seinen Depeschen lediglich von einem jungen Offizier stehen sollte, nicht sein Name. Wer würde je erfahren, von wem die Texte stammten? Nun, London schon, dafür zumindest würde die Mutter sorgen. Auch hatte Churchill sich bereits vorgenommen, seine Berichte, sie erschienen zwischen dem 6. Oktober und dem 6. Dezember 1897, im Jahr danach als Buch zu veröffentlichen, dann natürlich unter vollem Namen. Am 16. September erlitt Sir Bindons Expeditionskorps im Mamund-Tal eine empfindliche Niederlage. Es war Platz, ja sogar Bedarf nach Leutnant Churchill, und zwar nicht nur nach dem Kriegskorrespondenten, und so wurde er dem 31. Punjab-Regiment zugeteilt, wo gerade noch 3 weiße Offiziere die indischen Truppen kommandierten. Nun also befehligte er tatsächlich Truppen des Empire im Einsatz. Und was der junge Krieger Churchill erlebte, war alles andere als ein bloßes Abenteuer. Zugleich zwang er sich als Mann der Waffe und der Feder Kampfhandlungen, an denen er selbst beteiligt war, wie distanziert zu beobachten, um die Vorgänge um sich herum einordnen zu können. Das schärfte auch den Stil. Noch heute fasziniert uns dabei Churchills Kunst der spannenden Beschreibung. Dafür ein Beispiel. Ein Adjutant der Sikhs hat gerade einen verwundeten Kameraden fallen gelassen, als er ein Dutzend Paschtuns plötzlich aus einer Hütte auf sich zukommen sieht und in Panik flieht. Churchill berichtet, der Stammesanführer stürmte auf die liegende Figur zu und zerhackte sie mit 3, 4 Streichen seines Schwertes. Ich vergaß in diesem Moment alles, außer dass ich den Mann töten wollte. Mein langes Kavallerieschwert, gut geschärft, hatte ich bei mir. War ich nicht Fechtmeister der Public Schools gewesen? Der Wilde sah mich kommen, nicht mehr als 7 Meter von ihm entfernt. Er hob einen großen Stein auf, schleuderte ihn in meine Richtung und harrte meiner mit geschwungenem Schwert. Andere warteten nicht weit hinter ihm. Ich ließ von dem Gedanken, meinen kalten Stahl zu zücken, ab und zog den Revolver, zielte, wie ich dachte, sehr genau und feuerte. Kein Ergebnis. Ich feuerte wieder. Kein Ergebnis. Ob ich ihn traf oder nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall lief er circa einen Meter zurück und sackte hinter einem Felsblock weg. Die Salven gingen weiter. Ich sah mich um. Ich war allein vor dem Feind. Kein Freund in der Nähe. Ich lief so schnell ich konnte. Überall Kugeln. Ich kam zu der ersten Anhöhe. Hurra, die Six, hielten die andere. Sie gestikulierten wild in meine Richtung und in wenigen Augenblicken war ich bei ihnen. Ein atemloser Stil. Deutlich wird die Angespanntheit des Augenblicks. Churchill wird in seinen Berichten nichts unterschlagen. In puncto Grausamkeit halten sich beide Seiten die Waage. Und keine gibt Pardon. Mehrmals erwähnt die offizielle Frontchronik Churchills Mut und Tapferkeit. Die stilisierte er in seinen Briefen an die Mutter, als sei er selbst Savrola, der Held, der damals als Figur seines Romans in ihm wach wird. Einmal schreibt er, wie er die Kampflinie entlang geritten sei. Was vielleicht dumm war, aber ich spiele mit hohem Einsatz und gibt es ein Publikum, so ist kein Akt zu wagemutig oder zu nobel. Ohne Theaterränge liegen die Dinge anders. Verräterische Sätze. Der Soldat und Mann der Feder ist zugleich ein Schauspieler. Er schielt auf das Publikum und möchte im Augenblick des Wagemuts, selbst wenn das eine kolossale Dummheit ist, gesehen werden. Auch über sein rhetorisches Feuer beichtet Churchill der Mutter. Es gehe ihm dabei in erster Linie weniger um die vertretenen Prinzipien als um den Eindruck, den er mit Worten erzielt, und um die Reputation, die sie mir verschaffen. Im März 1898 erscheint das Buch »The Story of the Malakand Field Force«. Darin zieht der Autor den Schluss, dass die Bergstämme der Patana letztlich nicht pazifierbar seien. Aber entschuldigt das, so fragt er, die strategische Blindheit, die er erlebt zu haben glaubt? Churchill kritisiert das Fehlen befestigter Stützpunkte im Kampf gegen einen gut ausgerüsteten Feind, der moderne Gewehre und große Beweglichkeit besitzt und nach Guerillataktik vorgeht. Das Ergebnis ist, dass die Truppen überall hinmarschieren und alle gestellten Aufgaben erfüllen können, außer der einen, den Feind zu erwischen. Und dass alle ihre Bewegungen von Verlusten begleitet sind. Kein Wunder, dass man dem Verfasser in Stabskreisen solche offenen Worte übel nimmt. Aber Churchill kennt keine Rücksicht. Es ist Mode in der englischen Politik, die Leute an Ort und Stelle zu diskreditieren. Man unterstellt ihnen, sie seien zu leicht erregbar, voreingenommen und unfähig, überlegte und umfassende Urteile zu fällen. Dazu bedürfe es einer Atmosphäre kenntnisferner Indifferenz. Ein Hohn auf die höheren Chargen. Die Kritikerzunft dagegen äußert sich begeistert über den kraftvollen, lebendigen Stil des Buches, von dem 8500 Exemplare abgesetzt werden. Kein schlechter Start für einen noch unbekannten Namen. Auch der Prinz von Wales, der künftige Edward VII., meldet sich zu Wort und schreibt an Churchill, mit dessen Vater er sich 13 Jahre zuvor hatte duellieren wollen: »Ich kann nicht widerstehen, Ihnen ein paar Zeilen zu schicken, um Ihnen zu dem Buch zu gratulieren. Ich habe es mit dem größtmöglichen Interesse gelesen und halte die Beschreibungen und die Sprache allgemein für exzellent. Alle lesen es, ich höre nur mit großem Lob von ihm sprechen.« Eine bessere Rezension konnte der angehende Schriftsteller sich nicht wünschen. »Dieses kleine Buch allein hatte mir in 2 Monaten mehr Geld eingebracht als 2 Jahre Leutnantssold«, erinnerte er sich in der Rückschau seiner Jugenderinnerungen. »Ich beschloss, mich so bald als möglich von aller Disziplin und Autorität zu befreien und mich in voller Unabhängigkeit in England niederzulassen, wo niemand mir Befehle geben oder mich mit Trompetenstößen wecken konnte.« Aber dafür war es noch ein wenig früh. Zu Pferd am Nil. 2 Bücher sind inzwischen geschrieben. »The Story of the Malakand Field Force« ist erschienen, während »Savrola« mit der Veröffentlichung noch bis 1900 warten muss. Da regt sich schon wieder Krieg, diesmal im Sudan. Ein Aufstand des Mahdi, des Messias, der mit seinen Anhängern bereits 1885 General Gordons Truppen aufgerieben hat, ist dabei, die Ungläubigen ganz aus dem Sudan zu vertreiben. England tritt an, Gordon of Khartoum zu rächen und mit dem Sudan eine Verbindung zu seinen südlichen Kolonien in Afrika zu gewinnen. Ein alter Empire-Traum, diese durchgehende Landverbindung zwischen Ägypten, den Besitzungen in Ostafrika und der Kapkolonie im Süden des Kontinents. Und der Sudan ist auch ein Bindeglied zur imperialen Route nach Indien. Sirdar, also Oberkommandierende der britischen Truppen in Ägypten, ist seit 1890 Sir Herbert Kitchener, der von 1850 bis 1916 lebte und der nun 1898 den Auftrag erhält, gegen die Derwische vorzurücken. Auf seinem beschaulichen Hochsitz in Bangalore rechnet sich Churchill keine Chance aus, bei Kitchener mit dem Wunsch durchzudringen, sich für die Sudan-Kampagne den 21. Lancers anzuschließen. Also ist er für den Sommerurlaub 1898 wieder in London, als sein eigener Lobbyist, verstärkt durch die Bemühungen der Mutter auch bei Hof, bei ihrem Ex-Liebhaber, dem Prinzen von Wales. Doch Kitchener bleibt stur. Er gehört zu den Militärs, die den Leutnant Churchill als zu vorlaut einstufen mit seiner Kritik an der Malakand-Strategie. So einen will er im Sudan nicht dabei haben, womöglich auch noch wieder als Korrespondenten im Nebenberuf. Er hält ihn, modern gesprochen, für einen Self-Promoter, auch für einen Ordensjäger. Da kommt Churchill wieder einmal Fortuna entgegen, in Gestalt des fast 70-jährigen Premierministers Lord Salisbury. Der interessiert sich für den Autor des viel diskutierten Buches über den Feldzug an der afghanischen Grenze und möchte sich mit ihm darüber unterhalten. Salisbury? War das nicht derjenige, der Churchills Vater in den 80er Jahren politisch kaltgestellt hatte und sich diebisch freute, als dieser 1886 das Handtuch warf? Und nun so freundlich gegenüber dem Sohn? War da das Bedürfnis nach einer späten Wiedergutmachung im Spiel? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass Salisbury Kitchener Weisung gab, Churchill auf den Feldzug mitzunehmen. Der General lenkte höchst widerwillig ein. Das Schreiben des wortkargen Haudegen an Churchill im Juli 1898, das voller Verachtung für den raffinierten Strippenzieher ist, zitiert dieser in seinen Jugenderinnerungen geradezu mit schnalzender Zunge. Sie sind als überzähliger Leutnant den 21. Lancers der Sudan-Kampagne zugewiesen. Sie haben sich sofort in der Abbasiyeh-Kaserne in Kairo zu melden, dem Hauptquartier des Regiments. Es versteht sich, dass Sie sich auf eigene Kosten auf den Weg machen und dass auf den britischen Armeefonds keine Obligationen zukommen für den Fall, dass Sie in der bevorstehenden Operation oder aus irgendeinem anderen Grund getötet oder verwundet werden. Wie einladend. Churchill, der überzeugt war, die Vorsehung werde für ihn Großes aufsparen, beruhigte seine Mutter, es werde ihm schon nichts passieren, das sage ihm seine Intuition. 1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, fanden sich die beiden Sudan-Kontrahenten im Kabinett von Herbert Asquith wieder, Kitchener als Kriegsminister, Churchill als First Lord of the Admiralty, also als Marineminister. Mit Kitchener, beeindruckend mit seinem Schnauzbart und mit bohrendem Blick, warb England im Ersten Weltkrieg auf einem Plakat um Kriegsfreiwillige. Your country needs you. Der Sudan braucht mich, oder vielmehr ich den Sudan, so dachte 16 Jahre früher der junge Churchill. Bewaffnet mit einem Auftrag der Morning Post, hastete er an den Nil, um den bereits begonnenen Marsch zu erreichen. Es ging über Marseille, Kairo und Luxor. Nördlich von Khartoum konnte er schließlich zur Truppe aufschließen. Am 2. September war es soweit. Churchill erlebte in Omdurman gegenüber Khartoum auf dem linken Nilufer eine der letzten Kavallerieattacken der englischen Kriegsgeschichte. Die Kämpfe dauerten 5 Stunden. Im Rückblick von 1930 schreibt er, Eine Schlacht wie die von Omdurman wird man nie wieder erleben. Sie war das letzte Glied in der langen Kette dramatischer Kämpfe, die mit ihrer farbenprächtigen und erhabenen Großartigkeit so viel dazu beigetragen haben, dem Krieg einen glanzvollen Zauber zu verleihen. Damit war es jetzt vorbei. Der Sudan markierte für Churchill eine Zäsur zwischen einer verflossenen Ära und der neuen, technisch bestimmten Zeit, zwischen denen es keinen Vergleich mehr gab. Die mit Lanzen und Säbeln und nur wenigen Schusswaffen ausgerüstete, numerisch weit überlegene Reiterarmee der Gotteskrieger wurde von Kitcheners Infanterie erbarmungslos hingemäht. Die Vernichtungsgewalt moderner Feuerwaffen, die schon im amerikanischen Bürgerkrieg erkennbar wurde, demonstrierte hiergegen eine kriegerische Formation aus dem Mittelalter ihre grausame Überlegenheit. Begeistert liefen die fanatischen Krieger in die britischen Kartätschen und Bajonette. Ein ungleicher Kampf. Auch Churchill, unerschrocken im Getümmel, wie die Leser von ihm erfahren, streckte zwei Gotteskrieger nieder. Noch im gleichen Herbst machte er sich in London, wo er seinen Abschied vom Militärdienst vorbereitet, daran, seine jüngsten Kriegserfahrungen in zwei Bänden, zusammen 1000 Seiten stark, zusammenzufassen. The River War, an historical account of the reconquest of the Sudan, erscheint schon ein Jahr später, 1899. Bemerkenswert an dem Buch ist vor allem, wie schonungslos der Autor mit Kitchener und den Grausamkeiten des Expeditionskorps umgeht. Der General hatte beteuert, den verwundeten Derwischen sei jede Art der Zuwendung zuteil geworden. Das demaskiert Churchill. Diese Behauptung ist so bar jeder Wahrheit, dass sie die Grenze des Lügenhaften zum Reich des Lächerlichen überschreitet. Denn der strenge und erbarmungslose Geist des Kommandeurs wurde auf die Truppe übertragen, in Handlungen von einer Barbarei, wie sie selbst durch die wilde und tückische Natur der Derwische nicht immer gerechtfertigt war. In dem Kavalleristen Churchill verbarg sich eben auch ein Kavalier alter Schule, und im Augenblick des Sieges, so grausam mit den Feinden umzugehen, wie Kitcheners Truppen es taten, widerte ihn an. Auch das markierte den Wandel der Zeiten. Aber der 23-jährige Berichterstatter hatte schon am 6. Oktober 1898 für die Leser der Morning Post eine ungemütliche Prophetie bereit. Das schreckliche Ende dieser Krieger eines falschen Glaubens und einer gefallenen Macht nimmt nur das der Sieger vorweg. Denn der Lauf der Zeit, der lachend die Wissenschaft überholt, so wie diese jede Tapferkeit, wischt am Ende beide Kombattanten verächtlich hinweg. The River War, dessen erster Band weit in die Geschichte des Sudan und der britischen Kolonialpolitik zurückgreift, festigte Churchills Ruf als Schriftsteller. Das Buch fand 109 Jahre nach seinem Erscheinen als Kreuzzug gegen das Reich des Mahdi seine deutsche Erstausgabe in der anderen Bibliothek. Zu Recht beschrieb der deutsche Verlag Churchills brillante Studie als ein Werk über die Geburtsstunde des modernen politischen Islam, das schon damals der uns bis heute bewegenden Frage nachging: Woher bezieht der religiöse Fanatismus seine politischen Energien? 1899. Zwei seiner Lebensentwürfe hatte Churchill nun erfolgreich getestet: den Soldaten und den Autor. Der Politiker hielt sich noch verborgen, aber nicht mehr lange. Tory Democracy. Churchill quittierte den Militärdienst im Frühjahr 1899. Allein mit seinen Sudan-Depeschen hatte er 5-mal so viel verdient, wie die Königin Victoria mir in 3 Jahren fleißiger und manchmal gefährlicher Arbeit gezahlt hatte, so schrieb er in der Rückschau. Sein Militärsalär hatte jedenfalls nicht für die Ausgaben fürs Polo und die Husarenuniformen gereicht. In der Tat glaubte er, eine schleichende Geldnot wäre auf ihn zugekommen, wenn er beim Militär geblieben wäre, zumal das Kriegsministerium nach der Sudan-Kampagne und in Erinnerung an Churchills ungeschminkte Berichterstattung, verordnet hatte, dass kein Armeeangehöriger mehr während seines Dienstes als Journalist tätig sein dürfe. Kurzfristig erwog der Ex-Militär, in Oxford zu studieren, denn die fundierte Bildung und Beschlagenheit der politischen Elite imponierte ihm. Er hatte sie bereits im Hause des Vaters kennengelernt und pflegte mit den Spitzen der Parteien im konservativen wie im liberalen Lager während seiner Londoner Aufenthalte regelmäßigen Umgang. Eine Selbstverständlichkeit für einen Mann von so hoher aristokratischer Abkunft wie Churchill. Aber den Oxford-Gedanken verwarf er schnell. Es wären ja Prüfungen in Latein und sogar Griechisch erforderlich gewesen, und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, so liest man in seinen Jugenderinnerungen in hübscher Pointierung, mich mit griechischen irregulären Verben herumzuschlagen, nachdem ich bereits britische reguläre Truppen kommandiert hatte. Weiter publizieren und auf eine politische Laufbahn zusteuern, das wurden jetzt Churchills Prioritäten. Wobei das Militär das Reservoir für seine politischen Kontakte abgab. Auf der Heimfahrt aus dem Sudan zurück nach England hatte Churchill George Warrington Stevens getroffen, den Starreporter und Kriegsberichterstatter der gerade gegründeten Daily Mail. Der veröffentlichte am 2. Dezember 1898 unter der Überschrift »Der jüngste Mann Europas« ein Porträt Churchills, in dem wir eines der berühmtesten Zeugnisse aus dessen Frühzeit vor uns haben. Hören wir Stevens, nur 4 Jahre älter als der Porträtierte, in einigen Passagen seines Artikels. Den Jahren nach ist er ein Knabe. Auch dem Temperament nach ist er ein Knabe. Aber in der Überlegtheit seiner Pläne und Zwecke, in der Art, wie er die Mittel seinen Zwecken anpasst, ist er bereits ein Mann. Jeder andere junge Husarenoffizier ist gewöhnlich ein lebenslustiger, simpler Junge mit einem vollen Herzen und einem leeren Kopf. Churchill aber ist ein Mann, dessen Ehrgeiz feststeht und der mit einem frühreifen, geradezu unheimlichen Urteilsvermögen bereits genau die Schritte vorgezeichnet hat, die nötig sind, um diesen Ehrgeiz zu erfüllen. Er ist kalkulierend, doch nicht kalt, das rettet ihn. Winston Spencer Churchill kann mit seinen 24 Jahren schwerlich viel von Regierung, Parlament und Politik gesehen haben, aber er bewegt sich in ihren Verschlingungen mit der Selbstverständlichkeit, wenn auch nicht mit den Kenntnissen, eines erfahrenen Seemannes. Seine Selbstsicherheit hat ihm schon viele Zurückweisungen eingetragen. Aber Churchill lässt sich nicht zurückweisen. Sein Selbstvertrauen setzt sich gegen alle Widerstände immer wieder durch. Sein Ehrgeiz ist vollblütig und heftig und reißt ihn wie einen Sturzbach dahin. Seine Berechnung besteht im Grunde in einer eigentümlichen, gewitzten Fähigkeit, in sich selbst hineinzublicken und seine Gaben und seinen Charakter zu erkennen. Er wurde als Demagoge geboren und er weiß es genau. Was aus ihm werden wird, wer könnte es voraussagen? Bereits jetzt hat er einen gewaltigen Vorsprung vor allen seinen Zeitgenossen. Der Glühwurm, als den Churchill sich 1906 selbst beschreiben wird, ist in dieser Porträtskizze 8 Jahre früher bereits vorgezeichnet. Im Juni 1899 kommt die große Chance auf den Ehrgeizigen zu. In Oldham ist eine Nachwahl für einen Sitz im Parlament fällig, und die Konservativen bieten Churchill die Kandidatur an. Aber der Einsatz misslingt. Churchill fällt durch. Dieser gescheiterte erste Versuch auf seiner politischen Laufbahn barg dennoch eine wertvolle Erfahrung. Er lernte, die politische Philosophie der Tory-Demokraten schärfer zu fassen. Es war das Schlagwort der Konservativen in der Ära seines Vaters gewesen, der 1880 eine Partei innerhalb der Tories ausgerufen hatte, die vierte Partei, die den traditionellen Konservativen in deren Zeit als Oppositionspartei, also bis 1885, das Leben schwer gemacht hatte. »Ich bin ein Tory-Demokrat«, trug Churchill in Oldham wiederholt vor. »Ich sehe in der Verbesserung der Lebensverhältnisse des britischen Volkes den wichtigsten Zweck einer modernen Regierung.« Im 19. Jahrhundert drohten die Konservativen hinter den Liberalen im Wettlauf um die Wählergunst zurückzufallen. Diese hatten ein Reformpaket nach dem anderen im Unterhaus durchgebracht, Sie schienen unter William Gladstone den Fortschritt gepachtet zu haben. Die Konservativen standen vor der Herausforderung, für die Arbeiterschichten, die hörbar an die Tür der Geschichte pochten, Perspektiven zu entwerfen, mit denen sie als Partei attraktiv werden konnten. Benjamin Disraeli, das große Vorbild, hatte den Konservativen mit der Idee der One-Nation-Partei den Weg gewiesen. Daran knüpfte Lord Randolph an, um die bedrohlich wachsende Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Sein Reformanstoß war mitentscheidend dafür, dass die Tories 1885 an die Macht zurückkehren konnten. Wie sein Vater beschwor auch Winston in Oldham die traditionelle paternalistische Verpflichtung der oberen Klassen für die Menschen aus den unteren Schichten. Randolph Churchill hatte großes Vertrauen in den grundsätzlichen Konsens der arbeitenden Bevölkerung mit der konservativen Grundeinstellung der englischen Gesellschaft gesetzt. Zur Revolution würden sich die unteren Schichten nie verführen lassen, solange es Hoffnung auf eine greifbare Verbesserung der Lebensverhältnisse gab. Was Churchill 1905 in der Biografie über seinen Vater schrieb, war auch sein eigenes Credo. Für ihn bestand kein Grund, warum die arbeitenden Massen nicht zu den Hauptverteidigern jener althergebrachten Einrichtungen werden sollten, mit deren Hilfe ihre Freiheit und ihr Fortschritt erkämpft worden waren. Peu à peu entwickelte Churchill von da an eine immer liberalere, schließlich eine radikale Position, die ihn zunehmend mit seiner eigenen Partei in Konflikt brachte, bis er diese 1904 verließ und ins Lager der Liberalen wechselte. Südafrika oder ein Held wird geboren. Die Niederlage in Oldham 1899 schenkte Churchill eine unerwartete Gelegenheit, noch einmal als Reporter Kriegserfahrung zu sammeln, diesmal in Südafrika. Dort war der langschwelende Konflikt zwischen den Briten und den Buren im Oktober 1899 zu einem regelrechten Krieg eskaliert, den London, die überlegene Weltmacht, leicht zu gewinnen hoffte. Das sollte sich bald als großer Irrtum erweisen. Die erbitterten Kämpfe gingen erst mit dem Frieden von Vereeniging im Mai 1902 zu Ende. In seinem Kern drehte sich der Konflikt zwischen der Kapkolonie und Natal, zwei britischen Besitztümern auf der einen Seite, und den kleineren Burenrepubliken Oranje-Freistaat und Südafrikanische Republik, also Transvaal, auf der anderen, um die reichen Bodenschätze an Gold und Diamanten in den Burenterritorien. London hatte ein begehrliches Auge auf diese potenzielle Beute geworfen. Ein Strom von Abenteurern und Schatzsuchern, viele von ihnen Briten aus der Kapkolonie und Natal, hatte sich bereits in die Burenrepubliken ergossen. Uitlanders, gegen die sich diese mit entschiedenen Ausgrenzungsgesetzen zur Wehr setzten. England handelte nach dem Reflex einer Großmacht, die sich berufen fühlt, bedrängten Landsleuten in Übersee zu Hilfe zu eilen, und begann an der Nordgrenze zum Transvaal Truppen zu massieren. Am 14. Oktober 1899 stach Sir Redvers Buller zur Verstärkung in Southampton mit einem Expeditionskorps in See. An Bord Winston Churchill. Diesmal mit einem üppig dotierten Vertrag der Morning Post in der Tasche. Er genoss inzwischen als Journalist und Buchautor großes Ansehen und konnte seinen Preis nennen. Ein Karrieresprung. In Südafrika hat Churchill Glück, das zuerst wie Pech aussieht. Am 31. Oktober angekommen, gerät er bereits zwei Wochen später im britischen Natal in einen Hinterhalt der Buren, die ihn und eine Gruppe Soldaten gefangen nehmen, während er versucht, die Lokomotive eines gepanzerten Eisenbahnzuges von den Anhängern abzukoppeln und damit zu entkommen. Man bringt ihn in ein Lager nach Pretoria im Transvaal. Aber Churchill taugt nicht für Gefangenschaft und kann bereits am 11. Dezember fliehen. Diese Flucht quer durchs feindliche Territorium wird zur Legende. Er irrt umher, klopft halb verhungert an die Tür einer Hütte, rechnet mit erneuter Festnahme, doch es öffnet der britische Leiter einer Grube im Transvaal, der zufällig aus Oldham stammt und der ihn in einem Stollen zeitweilig den Augen der Fahnder entziehen kann. Der Flüchtling erreicht schließlich auf einem Güterwaggon und unter Wollballen versteckt Lourenço Marques, heute Maputo, die Hauptstadt des angrenzenden, neutralen Mosambik, und von da am 23. Dezember Durban am Indischen Ozean im gesicherten Natal. Mit Churchill tot oder lebendig hatten die Buren steckbrieflich nach ihm gesucht und eine Belohnung von 25 Pfund auf seinen Kopf ausgesetzt, ein Vielfaches in heutiger Währung. Die Belohnung für den Draufgänger dagegen kam einem Goldregen gleich. Dem Empire, wo man deprimiert war über Gefechte, die unerwartet schlecht ausgegangen waren und mehr Verluste kosteten, als die Briten seit dem Krimkrieg Mitte des Jahrhunderts erlitten hatten, erschien Churchill wie ein Lichtstrahl der Hoffnung. Man feierte ihn als Helden. Schon in Durban drängten sich die Massen, um ihn von seiner Flucht erzählen zu hören. Die Auflagen seiner Bücher schnellten in die Höhe. Und der Manchester Guardian sicherte sich ihn als Korrespondenten für weitere Monate im Burenkrieg. Das Kriegsministerium in London erlaubte ihm für das erste Halbjahr 1900 in Südafrika sogar die Rückkehr als Leutnant im Husarenregiment South Africa Light Horse. Churchill wird einige der härtesten Kämpfe um Orte wie Spion Kop, Ladysmith oder Colenso an der Grenze zum Oranje-Freistaat erleben. Er entgeht knapp dem Tod und zeichnet für sich und die Leser erneut das Janusgesicht des Krieges. Ach, schrecklicher Krieg! Diese erstaunliche Mischung des Glorreichen und des Schmutzigen, des Erbärmlichen und des Erhabenen. Wenn die Menschen der Moderne, erleuchtet und fortschrittlich, dein Gesicht aus der Nähe sehen könnten, würde das einfache Volk es kaum jemals wiederzusehen wünschen. Krieg erzeugte in Churchill immer zugleich Faszination und Abscheu. Das eine war bei ihm nie ohne das andere zu denken. Und dem bekannten Wort Wellingtons nach Waterloo 1815 hätte er sicher beigepflichtet: Nichts außer einer verlorenen Schlacht ist auch nur halb so melancholisch wie eine gewonnene. Dabei schreibt Churchill über seine Gefangennahme und die Flucht wie ein geborener Erzähler von Abenteuerromanen. Die entsprechenden Passagen in seinen Jugenderinnerungen, My Early Life, gehören zu den dichtesten des ganzen Buches. Noch in den 1970er Jahren wurde dieses übrigens zur Vorlage für einen populären Fernsehfilm, Young Winston. Doch erzählt Churchill ohne nationalistische Nebentöne. Die Trunkenheit des Chauvinisten war diesem Getreuen des Empire immer ein Greuel. Und auch von der damals herrschenden Verachtung für die Buren setzte er sich weit ab. Im März 1900, die Buren haben die Belagerung von Ladysmith aufgeben müssen, teilt er den Lesern mit: Ich würde die Buren mit aller Generosität und Toleranz behandeln, sogar Versorgung anbieten für die im Krieg Verkrüppelten und die verarmten Frauen und Kinder. In den Erinnerungen von 1930 wird er ein Bekenntnis hinzufügen, das ihm von höchster Bedeutung ist und mit ihm allen Churchill-Biografen. In meinem ganzen Leben fand ich mich mit den beiden historischen Parteien Englands, einmal mit dieser, dann mit jener, über Kreuz. Ich habe nämlich immer darauf gedrängt, Kriege und andere Konflikte mit Macht auszutragen, bis zum überwältigenden Sieg und dann den Verlierern die Hand der Freundschaft auszustrecken. Lord Birkenhead hat mir einmal ein lateinisches Zitat zugesteckt, das er so übersetzte: Schone die Besiegten und bekämpfe die Stolzen. Ich scheine diesem Gedanken mit meinen eigenen ungeschulten Überlegungen ziemlich nahe gekommen zu sein. Die Römer haben oft meine besten Ideen vorgedacht, und ich muss ihnen auch bei dieser Maxime Patentrecht zubilligen. Ich ecke immer an, weil so wenige Leute mir in diesem Punkt folgen. Der Fehler liegt wohl an dem menschlichen Gehirn und seinen zwei Hälften, von denen immer nur eine das Denken schafft, einmal rechtshändig, dann linkshändig. Wären wir richtig konstruiert, sollten wir links und rechts mit gleicher Kraft und gleichem Geschick einsetzen. Doch wie die Dinge liegen, sind diejenigen, die einen Krieg gewinnen können, selten in der Lage, einen guten Frieden zu machen. Und diejenigen, die diesen bewerkstelligen könnten, haben selten einen Krieg gewonnen. Vielleicht treibe ich das Argument etwas zu weit, wenn ich andeute, ich könnte beides. Churchill war in der politischen und der militärischen Klasse seiner Zeit eine Ausnahmeerscheinung. und das in zweifacher Hinsicht. Sein kriegerisches Naturell erlaubte ihm Einblicke in geschichtliche Zusammenhänge, die dem Gros seiner politischen Zeitgenossen fremd waren. Und zugleich besaß er eine Antenne für den Frieden, die der uniformierten Kaste abging. Er besetzte eine Position außerhalb der herrschenden Loyalitäten. Für den Krieg geboren, zum Frieden bestellt. Das war so viel Eigenreklame wie ehrliches Credo. Und es gab genügend Beobachter, George Warrington Stevens, Alfred George Gardiner, Violet Asquith und andere, die ihn von früh auf in seiner Selbsteinschätzung als solitär bestätigten. Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis der Buren gewann er einen weiteren, Captain Percy Scott, den Militärkommandanten von Durban Pietermaritzburg. Der schrieb ihm im Dezember 1899, »Ich bin stolz, Sie getroffen zu haben. Auch wenn es in Pietermaritzburg nicht zu einem Handschlag reichte, habe ich das sichere Gefühl, Ihnen eines Tages die Hand als Premierminister von England reichen zu können. Sie besitzen die beiden dafür nötigen Qualifikationen, Genie und sich abmühen, Genius and Plot. Kommen beide zusammen, kann nichts sie aufhalten.« Noch während er in Südafrika kämpft, schreibt Churchill in furiosem Tempo weiter. Zwei Bücher über den Burenkrieg erscheinen noch im Laufe des Jahres 1900. London to Ladysmith via Pretoria im Mai, Ian Hamiltons March im Oktober. Sie stützen sich im Wesentlichen auf seine Zeitungsberichte. Den Abstieg der Kämpfe in gegenseitige Grausamkeiten, darunter die Einrichtung erster britischer Konzentrationslager für gefangene Buren, erlebt Churchill allerdings nicht mehr, weil er vorher nach London zurückkehrt. Derweil wächst sein Œuvre unaufhaltsam an, denn im Februar 1900 ist auch der Roman Savrola erschienen. »Bis 25 hatte ich so viele Bücher geschrieben wie Moses«, konstatierte Churchill später verschmitzt. Er ist jetzt 25 Jahre alt und in seinen Jugenderinnerungen wird er schreiben, die Welt habe sich ihm wie Aladdins Wundergrotte geöffnet. 20 bis 25, das sind die Jahre. Oktober 1900, am Ziel. Mit Südafrika verändern sich auch seine politischen Aussichten. Autor von 6 Büchern und künftiger Premierminister von England. Aber das ist reine Captatio Benevolentiae, denn Twain kommt schnell zur Sache und nimmt sich Churchill zur Brust. Der wisse nämlich alles über den Krieg, aber nichts über den Frieden. Krieg möge interessant sein für Leute, die solche Unterhaltung schätzen, aber er, Twain, gehöre nicht dazu. Doch der große Schriftsteller mildert ab. Er missbillige zwar die englische Einmischung bei den Buren, aber er tadle ebenso die amerikanische auf den Philippinen, die im spanisch-amerikanischen Krieg 1898 unter amerikanische Kontrolle gefallen waren, wie Kuba. England und Amerika seien verwandt in fast allem. Now they are kin in sin. Jetzt sind sie auch Verwandte in der Sünde. Und auf Winstons amerikanische Mutter anspielend schließt Twain versöhnlich: Mr. Churchill ist eine Mischung aus Amerika und England. Eine perfekte Paarung. Die New York Times berichtet andern Tags, der Hauptredner habe nach anfänglicher leichter Nervosität schnell seinen Rhythmus gefunden und sich am Feuer seiner Erzählung erwärmt. Als überzeugter Antichauvinist musste Churchill dem Publikum nicht nach dem Mund reden und zeigte sich bei allem Realismus der Schilderung von seiner humanen, seiner römischen Seite. Das kam an. Am 22. Januar 1901 erfuhr er in Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, vom Tod der Königin Victoria. Eine Ära war endgültig zu Ende und ein Jahrhundert dazu, dessen Erbe er weder abschütteln konnte noch jemals wollte. Der finanzielle Ertrag dieser Vortragstournee, nebst den Royalties, den Tantiemen für seine Bücher, war erklecklich. »Ich bin sehr stolz auf die Tatsache«, schreibt er am 1. Januar 1901 an die Mutter, dass auch nicht eine Person unter einer Million es geschafft hätte, in meinem Alter und in weniger als 2 Jahren 10.000 Pfund zu verdienen, ohne jegliches Startkapital. Das war nach heutigen Maßstäben eine Summe in deutlich sechsstelliger Höhe. Schon 1906 flossen Churchill weitere Einkünfte aus der zweibändigen Biografie über den Vater zu, Lord Randolph Churchill. Seine Unterhauslaufbahn begann er also im Besitz eines literarisch erwirtschafteten, komfortablen finanziellen Polsters. Churchill brauchte es, denn er liebte das Leben in barockem Zuschnitt. Anfang Februar 1901 nimmt er als Tory-Abgeordneter seinen Platz auf den hinteren Bänken des Unterhauses ein. Schon am 18. Februar wird er zu seiner Jungfernrede aufgerufen. Churchill wechselt die Partei und heiratet. Wachsende Entfremdung von den Tories. Das Unterhaus entdeckte schnell, dass der 26-jährige neue Abgeordnete der Konservativen, die damals die Regierung stellten, aus anderem Holz geschnitzt war als das Gros seiner Partei. Das fing schon mit der Sprache des Neulings an. So wie Churchill in den folgenden Jahren redete damals fast niemand mehr. Die Verflachung der Sprache nahm allgemein zu. Aber Churchill gebärdete sich wie ein Nachkomme der großen parlamentarischen Redner des englischen 18. und 19. Jahrhunderts, die ihn schon beim Studium des Annual Register in Indien fasziniert hatten. Dwight D. Eisenhower, Präsident der USA von 1952 bis 1960 und Oberkommandeur der alliierten Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, berichtet in seinen Memoiren, was es hieß, einen Churchill vor sich zu haben – und gegen dessen sprachlichen Einsatz in Diskussionen bestehen zu müssen. Er konnte auf eine intensive Weise rhetorisch werden, auch in Einzelgesprächen, aber die singuläre Zielstrebigkeit bei ihm ließ seinen Vortrag immer natürlich und passend erscheinen. Er setzte Humor und Pathos mit gleicher Gewandtheit ein und zog zur Unterstützung seiner Argumente alle Register, ob griechische Klassiker oder Donald Duck, ob Klischees oder kräftigen Slang. Eine Eigenschaft kam hinzu, die Churchill von Anfang an nicht zu einem treuen Parteisoldaten qualifizierte. Er scheute die Kontroverse nicht. Ja, je prominenter der Gegner, desto größer seine Lust, seine Pfeile gegen ihn abzuschießen, auch innerhalb der eigenen Partei. Gewohnt, sich in seinen Büchern ohne Schonung zu äußern, übertrug er diesen Stil auf seine parlamentarischen Auftritte. Was A.G. Gardiner später feststellen sollte, diese Churchillsche Verachtung für jedes sich Verstellen, trat gleich zu Anfang deutlich hervor. Mortimer Menpes, ein bekannter australischer Maler seiner Zeit, dem Churchill während der Monate in Südafrika für eine Porträtskizze Modell saß, notierte sich Ähnliches. Er ist viel zu direkt und offen, um zu schmeicheln, und würde sich nie dazu hergeben, anderen Menschen Qualitäten zu attestieren, die sie nicht haben. Konnte man mit einer solchen Einstellung in der Politik reüssieren? Musste man nicht ständig anecken und alle Welt vor den Kopf stoßen? Das tat Churchill nach Kräften, und es kommt daher einem Wunder gleich, dass er trotz dieser Eigenart seinen Weg machte. Es war seine Ausstrahlung, die ihn immer wieder hochkommen ließ, trotz aller Rückschläge. An Churchill und seinen Fähigkeiten kam man bei allen Einwänden gegen die Weise, wie er sie einsetzte, nicht vorbei. Seine erste Rede im Parlament am 18. Februar 1901 gab ihm eine goldene Gelegenheit, die eigene Art zu demonstrieren. Es ging um Südafrika, den Burenkrieg. Da kannte er sich aus. Seine Argumente arbeitete er vorher wie immer sorgfältig aus und lernte sie auswendig. Die Notwendigkeit zur minutiösen schriftlichen Vorbereitung der Reden ist bei Churchill umso auffallender, als er alle seine Bücher und Artikel nach The River War im Ganzen oder zu großen Teilen diktierte. Er schrieb seine Reden und sprach seine Bücher, wie Harold Nicholson, der Politiker und Essayist, es einmal als Beaumont formulierte. Im Grunde hatte Churchill sein rhetorisches Credo bereits in Savrola vorgetragen, wo er über den Helden sinniert, er wusste, dass nichts Gutes ohne Bemühung zu gewinnen ist. Improvisierte Hochleistungen der Redekunst existieren nur in der Vorstellung der Zuhörer. Die Blüten der Rhetorik waren Treibhauspflanzen. Der junge Tory-Abgeordnete hatte Glück an jenem 18. Februar 1901. Sein Vorredner, Lloyd George von den Liberalen, schwankte in dem, was er zur Zukunft Südafrikas vorzutragen hatte. Churchill setzte nach. Die liberale Opposition und die eigene Regierung bekamen beide ihr Fett ab. Dann aber schockierte er die eigenen Mannen mit seinen Versöhnungsvorschlägen, sprach Nobel von der Tapferkeit des Gegners und der Liebe der Buren zu ihrer Heimat. Bis zu dem in konservativen Ohren wahrhaft anstößigen Satz: Wäre ich ein Bure, ich hoffe doch, ich würde auch im Felde kämpfen. Erstaunlich. Gerade hatte er sie noch bekämpft und war doch bereit, ihre Argumente zu verstehen. Die Tories fragten sich, was für einen seltsamen Vogel sie sich da eingefangen hatten. Diese Fragezeichen steigerten sich zum Alarm, als Churchill in seiner Unterhausrede am 12. Mai zu einer Generalattacke auf den Kriegsminister John Broderick ansetzte und also zu einem Angriff auf die eigene Regierung. Diskutiert wurde die Heeresreform und darin der Plan des Ministers, 6 neue Armeekorps aufzustellen, von denen 3 für Einsätze im Ausland vorgesehen waren. Churchills Rede an diesem Tag gilt als früher Höhepunkt seiner parlamentarischen Laufbahn. Als Paradebeispiel dafür, wie geschickt er seine Reden komponierte und wie er ohne Scheu seine Persönlichkeit in die Waagschale warf, lohnt dieser Text einer näheren Betrachtung. Ich stehe hier, um der Sache der Sparsamkeit das Wort zu reden. So begann der jugendliche Abgeordnete und erinnerte an den Kampf seines Vaters gegen einen aufgeblähten Militärhaushalt, damals 1886. Lord Randolph hatte einen Heeres- und Flottenetat von insgesamt 31 Millionen Pfund untragbar gefunden und war darüber als Schatzkanzler zurückgetreten. »Mr. Broderick«, so rief Churchill, »verlange jetzt das Doppelte, 59 Millionen, bloße 15 Jahre später.« Der Sohn Lord Randolphs, längst entschlossen, seinen Vater zu rehabilitieren, höhnte: »Sind wir inzwischen doppelt so reich geworden? Hat sich die Bevölkerung des Empire verdoppelt? Gibt es bei uns zu Hause überhaupt keine Armut mehr? Ist der Ärmelkanal ausgetrocknet? Sind wir keine Insel mehr? Wird das Staatseinkommen so mühelos aufgebracht, dass wir nicht mehr wissen, wie wir es ausgeben sollen?« »Es können nur an den Generälen liegen«, fuhr der Abgeordnete sarkastisch fort. »Wenn unsere Generäle aus Südafrika nach Hause kommen und keine Welten mehr vorfinden, die sie erobern können, müssen wir ihnen anscheinend eine Armee liefern, damit sie nicht aus der Übung kommen. Ich bin noch ein sehr junger Mann, woran ich häufig erinnert werde, und gestehe, dass ich so etwas noch nie gehört habe. Ich hatte immer geglaubt, die Generäle seien für die Armee da und nicht die Armee für die Generäle.« Dann im ernsteren Ton: »Europa ächzt unter dem Gewicht seiner Armeen. Wir müssen vermeiden, sklavisch den tönenden Armeen des europäischen Kontinents nachzueifern, was uns kein militärisches Übergewicht und auch nicht die gewünschte Sicherheit brächte, sondern nur die natürliche Quelle unserer Kraft beschädigen und aufheben würde, die Navy, unsere Marine.« Mit dem Kriegsminister und seinen 3 für ausländische Einsätze gewünschten Armeekorps, diesen teuren, angeberischen, gefährlichen militärischen Spielzeugen, auf die er so versessen ist, machte Churchill grausam kurzen Prozess. »Der Minister wird wissen, dass uns dies nicht schützen wird. Und dass, sollten wir gegen eine Großmacht in den Krieg gehen, seine 3 Armeekorps kaum mehr als einen Nachhut abgeben dürften. Wenn wir gehasst werden, wird man uns ihretwegen nicht lieben. Wenn wir in Gefahr sind, werden sie uns nicht sicherer machen. Sie taugen gerade noch als Irritation. Sie reichen nicht, um tief zu beeindrucken. Und doch, obwohl sie uns nicht unverwundbar machen, lassen sie uns draufgängerisch erscheinen.« Der Redner war nicht mehr zu bremsen. Was er nach der persönlichen Abrechnung mit dem Kriegsminister vortrug, erstaunt noch heute durch die Klarsicht, mit welcher der 26-Jährige das Unglück eines möglichen europäischen Krieges beschrieb. Ein verbales Unwetter entlud sich über den Köpfen der Parlamentarier. Hier sprach ein kommender Historiker: Wir dürfen einen solchen Krieg nicht als ein Gesellschaftsspiel betrachten, an dem man mit Glück und Geschick einen Abend lang teilnimmt, um sich dann mit dem Gewinn in der Tasche nach Hause zu begeben. So ist das nicht. Ein europäischer Krieg kann nur ein grausamer, herzzerbrechender Kampf sein, der auf Jahre hinaus die jungen Männer der Nation in Anspruch nehmen, unsere sämtlichen Friedensindustrien stilllegen und die gesamten Lebensenergien der Gesellschaft auf ein einziges Ziel konzentrieren wird. Ein europäischer Krieg kann nur mit dem Ruin der Besiegten und der kaum weniger verhängnisvollen Erschöpfung des Siegers enden. Die Kriege der Völker werden schrecklicher sein als die Kriege der Könige. Unglaublich. Ein frisch gewählter Abgeordneter in den ersten Monaten seiner parlamentarischen Laufbahn. Henry William Massingham, ein den Liberalen nahestehender Journalist, war so beeindruckt, dass er in seinem nächsten Artikel schrieb, er hoffe, Churchill werde eines Tages Premierminister. Natürlich der Liberalen. Die Konservativen dagegen rückten nur noch weiter von ihrem jungen Kollegen ab, der so gar nicht ihren Traditionen und ihrem Credo entsprach. Broderick, der im Übrigen seine Reform nicht durchbrachte, empfahl Churchill väterlich, seine ererbten Talente an Mut und Eloquenz zu zügeln und auch das andere Erbe seines Vaters abzulegen, einen Imperialismus zu billigen Konditionen. Aber Churchill war längst auf dem Weg des Renegaten, wobei ihm sein Vater mehr und mehr zum Vorbild wurde, der Außenseiter, der Gründer der vierten Partei mit ihrer Reformidee der Tory Democracy, der mächtige Redner, voller Ungeduld mit der eigenen Partei. Die Arbeit an der Biografie des Vaters geriet Churchill unter der Hand zu einer Rechtfertigung seines kommenden Abfalls von den Konservativen. Im Oktober 1904, da hatte er die Tories bereits verlassen, brach es einem Freund gegenüber aus ihm heraus: Ich bin ein englischer Liberaler. Ich hasse die Tory-Partei, ihre Leute, ihr Vokabular, ihre Methoden. Noch etwas anderes imponierte Winston an seinem Vater. Lord Randolph hatte nicht die Ochsentour absolviert, den allmählichen, kräfteverzehrenden, parteiinternen Aufstieg. Vielmehr war er in seiner politischen Karriere ziemlich rasch an die Spitze vorgedrungen, bis zu einem Punkt, wo man in ihm einen potenziellen künftigen Premierminister zu sehen glaubte. Diesem Tempo wollte auch sein ehrgeiziger Sohn folgen. Einer solchen steilen Kurve nach oben stellte er den beflissenen Parteimenschen gegenüber, der doch nur ein stilles Arbeitstier wird, das sich fragt, warum es überhaupt nach Westminster gekommen ist. Ehrgeizige Jugend dagegen, so las man in der Biografie über den Vater, weicht aus in Kritik oder sogar Feindseligkeit oder sucht anderswo Auslauf für ihre Energien. Zum Beispiel im Publizieren. Seine besten Unterhausreden der frühen Jahre brachte Churchill bereits 1903 heraus, in einer 102-Seiten-Broschüre unter dem Titel »Mr. Broderick's Army«. Selbstvermarktung, eine früh entwickelte Technik. Er übertrug auch das auf den Vater, von dem er schrieb, er besaß die seltsame Fähigkeit, sich ins Gespräch zu bringen und hatte das Talent eines Showman, öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen mit allem, was er sagte oder tat. Der Sohn wusste, wovon er schrieb. Die Biografie seines Vaters lässt er mit einem bewegenden Ausblick enden. Es gibt ein England, das sich weit jenseits der wohlgedrillten Massen erstreckt, wie Parteimaschinerien sie hinter sich versammeln. Ein England weiser Menschen, die ohne Selbsttäuschung der Fehler und Torheiten beider politischen Parteien gewahr werden. Das war das England, an das Lord Randolph appellierte. Scharfsichtige Beobachter urteilten über den jungen Churchill weniger erhaben. Sie sahen in ihm einen durchtriebenen Karrieristen, dem jedes Mittel recht war, weiterzukommen. Wo hörte bei ihm der Opportunismus auf? Wo begannen die Prinzipien? Natürlich bin ich ein Egoist, frotzelte Churchill in seinem späteren Leben. Aber wohin käme man, wenn man keiner wäre? Der Realpolitiker der eigenen Laufbahn sah, dass um 1903 die Konservativen im Abend ihrer Macht standen und die nächste Wahl mit Sicherheit verlieren würden. Wenn man nicht als Hinterbänkler der Oppositionspartei im Parlament verschmachten und viele Jahre vergeuden wollte, musste man rechtzeitig nach dem Sieger Ausschau halten und die Leine nach ihm auswerfen. Churchill hatte gute, durchaus nicht nur opportunistische Gründe, sich von den Tories zu verabschieden. Wieder einmal stand die Zollreform auf der Agenda der konservativen Regierung, was ein Euphemismus war für Protektionismus. Und den lehnte der Free Trader Churchill ab, auch in seiner abgemilderten Form einer Zollfreiheit nur für das Empire, eine Imperial Customs Union. Bereits 1903 schrieb Churchill an Premierminister Arthur Balfour, er müsse seine Position überdenken, wenn Free Trade in seiner Partei nicht mehr durchkomme. Auch stieß ihn die Empire-Trunkenheit der Tories ab. Ihre Stadtrand-Selbstgefälligkeit, wie der Churchill-Biograf Geoffrey Best sie nannte, welche die Konservativen unempfindlich für die Nöte im Mutterland machte. Der Abgeordnete von Oldham fand es unrühmlich, das hohe Lied des Empire zu singen, während es im eigenen Land nicht einmal mit der Abwasserbeseitigung klappte. Er war ein liberaler Imperialist, für den Entwicklung und Expansion in Übersee Hand in Hand zu gehen hatten mit gesellschaftlicher Gesundung und sozialem Fortschritt zu Hause. Die Augen für die Lage der arbeitenden Klassen in England, um es mit Friedrich Engels berühmtem, ein halbes Jahrhundert zuvor erschienenen Buch zu sagen, waren ihm durch das aufrüttelnde Werk des jungen Sozialreformers Benjamin Seebone Rowntree eröffnet worden. Poverty, A Study of Town Life. Am Beispiel der Stadt York schilderte der Autor haarsträubende Zustände von Elend und Unterversorgung, die auch einfachsten Ansprüchen menschlicher Würde nicht genügten. Das viel diskutierte Buch bestärkte Churchill nicht nur in der Überzeugung, zu den Liberalen wechseln zu müssen, es weckte auch seinen eigenen sozialreformerischen Elan, der in seiner Phase als Handelsminister, als President of the Board of Trade ab 1908 und als Innenminister ab 1910 zu voller Entfaltung kommen sollte. Willkommen bei den Liberalen. Im Januar 1904 schließen die Tories den querköpfigen Churchill aus ihrer Unterhausfraktion aus. Am 31. Mai nimmt er auf den Bänken der Liberalen Platz. Bei der Wahl Ende 1905 wird er liberaler Abgeordneter in Manchester Northwest, nach einer neuerlichen Wahl 1908 Abgeordneter im schottischen Dundee. In diesen Jahren erlebt Churchill 5 Premierminister. Lord Salisbury war der letzte Tory-Grande der viktorianischen Ära an der Spitze der Regierung. Ihm folgte 1902 sein Neffe Arthur Balfour. 1905 verdrängten die Liberalen die Konservativen von der Macht. Sir Henry Campbell Bannerman wurde ihr erster Premier, nach dessen frühem Tod 1908 Herbert Asquith die Zügel in die Hand bekommt und England widerwillig in den Krieg führt, in dessen Mitte Lloyd George nach oben rücken wird. Zu diesem Wechsel an der Spitze des Landes kommen die keimende Arbeiterbewegung, der Verfassungskonflikt zwischen dem House of Lords und dem Unterhaus, Irland, die Suffragetten, Streiks, soziale Reformen, der Erste Weltkrieg. Umwälzungen, die nicht abreißen wollen. Die Vorhersage von Churchills Gegnern, er habe mit dem Parteiwechsel seine Karriere beschädigt, trat nicht ein. Auf der Seite der Liberalen ging es erst richtig los auf Churchills Erfolgsleiter. Premierminister Campbell Bannerman machte ihn im Dezember 1905 zum Unterstaatssekretär für die Kolonien. Eine offenkundige Ernennung für den Mann, der sich nach Teilnahme an 3 Kolonialkriegen in dieser Materie schließlich auskannte. Und da der zuständige Minister, Lord Elgin, im Oberhaus saß, lag die parlamentarische Vertretung der Belange dieses Ministeriums zumeist in Churchills Händen, was ihm Gelegenheit gab, sich geschäftig auszubreiten. Beamte beschwerten sich, er mische sich überall unnötig ein. Und dem Minister wurde berichtet, der Umgang mit dem Unterstaatssekretär sei sehr ermüdend. Schon damals legte Churchill eine Arbeitswut und Unermüdlichkeit an den Tag, die sich im Zweiten Weltkrieg geradezu beängstigend steigerten und zu einer Herausforderung für seine Mitarbeiter wurden. Von Oktober 1907 bis Januar 1908 weilte er auf Erkundungstour im östlichen Afrika, in Kenia und Uganda, ging den Quellflüssen des Weißen Nils nach, gab sich der Großwildjagd und dem Networking unter Kolonialverwaltern hin, schrieb Berichte für das Londoner Strand Magazine und veröffentlichte noch 1908, gleichzeitig in England und den USA, das entsprechende Buch »My African Journey«. Eine farbige Erzählung von seinen dortigen Abenteuern und Begegnungen, durchmischt mit Ratschlägen zur rücksichtsvollen Behandlung der Eingeborenen und ihrer Eigenart, sofern sie sich nicht gewaltsam gegen die britische Herrschaft auflehnten. Aber noch während der Reise vertiefte er sich anhand mitgeführter Literatur in die Frage des Sozialismus. Und was nötig wäre, um das proletarische Volk vor dieser Verführung zu bewahren. Die sozialen Ungleichheiten in einem Land wie England, das sich für fortschrittlich hielt, ließen ihn nicht los. Noch aus Afrika schrieb er an den Herausgeber der Westminster Gazette einen Brief, der das Denken des künftigen Sozialreformers Churchill in aller Schärfe umriss. Die Menschen wenden sich zunehmend sozialen und wirtschaftlichen Themen zu. Diese Revolution ist unaufhaltsam. Wie Feuerstein werden sie sich gegen die Macht des Geldes stemmen, dieses Erbe aller anderen Mächte und gestürzten Tyranneien, sowie gegen die damit verbundenen Ungerechtigkeiten. Die Arbeiterklasse wird auf jeden Fall nicht mehr, sie könnte es nicht, diese schrecklichen Unsicherheiten ihres Lebens ertragen. Mindestlohn und Mindestkomfort, Versicherung gegen Krankheit, gegen Arbeitslosigkeit, das sind die einzigen Themen, wenn Parteien in der Zukunft noch ein Leben haben wollen. Wehe dem Liberalismus, wenn ihm das durch die Finger gleitet. Krieg gegen die Armut und für die vom Fortschritt ausgeschlossenen Millionen, the left-out millions, das wurde fortan Churchills Motto. Nicht sozialistische Gleichheit war sein Ziel, sondern die allmähliche Verbesserung der Lebensumstände zur jeweils nächsthöheren Stufe, ein Leveling Up, Sozialreform als das ungepflügte Feld der Politik. Das verband er mit immer schärferen Attacken gegen die Konservativen. Es war der ganz persönliche Klassenkrieg eines aristokratischen Renegaten. Wir wissen, was wir erwarten dürfen, wenn Sie, die Tories, je an die Macht zurückkehren. Korruption zu Hause und um sie zu verbergen, Aggression im Ausland. Die Tricks mit ihrem protektionistischen Dschungel, die Tyrannei der reichtumgeölten Parteimaschine, eimerweise Rührseligkeit, literweise Patriotismus und Imperialismus, offene Hände am Staatssäckel, offene Türen an den Pubs, überteuerte Nahrung für Millionen, billige Arbeitskräfte für Millionäre. Wenn man nicht wüsste, dass Churchill der Redner war, könnte man meinen, hier spreche ein spätberufener Marxist in vibrierenden Satzperioden. Das war schon immer Churchills Problem und sollte es bleiben. Ein gewisser rhetorischer Overkill, die Tendenz, eine Situation zu übertreiben, wie Alfred George Gardiner sagt, eine Brutalität der Rede, die ihm Arthur Balfour vorwirft, der dramatische Umgang mit Sprache, den viele auf das Schauspielerische in Churchills Charakter zurückführten. Diese Neigung färbte lange Zeit auf die Einschätzung seines Urteilsvermögens ab. Man vermisste die Balance. Zu Churchills Entlastung trug bei, dass bei ihm Ranküne oder nachtragende Ressentiments völlig fehlten. Für ihn waren Rede und Sprache letztlich auch ein großer Sport, ein Kreuzen der Klingen. Und wenn ein Strauß ausgefochten war, kehrte man allemal zum zivilisierten Umgang miteinander zurück. So konnte er beispielsweise nicht begreifen, dass Stanley Baldwin, als er 1935 die Regierung übernahm, ihn, Churchill, nicht ins neue Kabinett berief. Hatte er ihm nicht zwischen 1924 und 1929 treu gedient? Die anschließenden Sortisen gegen die eigene Regierung, das war doch längst vorbei. Meine Pfeile, auch wenn sie notwendigerweise gespitzt daherkommen, sind doch nie mit Absicht vergiftet, schrieb er 1932 einmal an Baldwin, den Parteifreund. Der dachte anders darüber. Die radikalen Zwillinge, Lloyd George und Churchill. Mit großem Enthusiasmus stürzte sich Churchill auf sein neues Anliegen. Er ist vollauf mit dem Problem der Armen beschäftigt, die er gerade für sich entdeckt hat, registrierte Charles Masterman, ein liberaler Politiker, Journalist und Freund. Er glaubt, die Vorsehung habe ihn gerufen.